Deutschlandradio möchte Sie mit aktueller Berichterstattung über die Ereignisse in der Welt informieren und die beobachteten Probleme und vorgeschlagenen Lösungen zur Diskussion stellen und besprechen. Gerade auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir fragen Sie zum Beispiel, welches Thema Ihnen besonders wichtig ist. Diesem Thema widmen wir uns dann programm- und redaktionsübergreifend ein ganzes Jahr und gehen in verschiedenen Sendungen unterschiedlichen Aspekten nach. Immer wieder laden wir auch zur Diskussion mit Ihnen. Das ist die Denkfabrik des Deutschlandradios. 40.000 Hörerinnen und Hörer haben sich beteiligt und für 2024 Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir unsere Zukunft? Ausgewählt. Diesem Jahresthema ist die lange Nacht gewidmet. In den ersten 2 Stunden unternimmt die Kollegin Antran einen Streifzug durch Beiträge aus diesem Jahr und stellt verschiedene Aspekte vor, die uns bei der Gestaltung der Zukunft helfen können. Und in der 3. Stunde erörtert unsere Chefredakteurin Birgit Benzin die Frage, wie wir die Gestaltung unserer Zukunft beherzt anpacken können, mit der Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Andrea André Henkel, dem Psychologen Stefan Grünewald und der Kollegin Ann Tran. Die Diskussion ist am 9. Dezember im Kammermusiksaal im Kölner Funkhaus aufgezeichnet worden. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Vasco da Gama, der den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika nach Indien als erster Seefahrer seiner Epoche gesegelt und in Indien vor 500 Jahren gestorben ist. Damit hat er einen europäischen Traum verwirklicht und der Kolonialmacht Portugal in Asien den Weg bereitet. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Krieg an so vielen weiteren Orten der Welt. Eine Welt, in der die USA einen verurteilten Straftäter zu ihrem Präsidenten wählen. Ein Mann, der angekündigt hat, aus allen Klimaabkommen auszutreten. Nur wenige Stunden später, nach der US-Wahl, platzt in Berlin die Ampelregierung. Das Ampelaus ist mittlerweile Wort des Jahres 2024. Wir leben in einer Welt, die immer mehr von der Klimakrise geprägt ist. Erstmals könnte dieses Jahr die Temperatur im Schnitt mehr als 1,5 Grad höher sein als im vorindustriellen Mittel. Zu diesem Ergebnis kommt der EU-Klimawandeldienst Copernicus. Und laut der repräsentativen Leipziger Autoritarismusstudie ist das Vertrauen in die deutsche Demokratie auf den tiefsten Wert seit 2006 gesunken. In unserem Programm, in unseren Nachrichten und Informationssendungen, da sprechen wir oft genug über die Katastrophen, das Schlechte auf der Welt. Doch an dieser Stelle soll Schluss sein mit der Schwarzmalerei. In den nächsten 2 Stunden will ich mit Ihnen die Perspektive wechseln, eine Art Hoffnungsbrille aufsetzen. Passend zum diesjährigen Denkfabrik-Thema des Deutschlandradios. Es könnte alles so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? Ein Thema, das Sie, unser Publikum, gewählt haben, mit einer Beteiligung von über 40.000 Stimmen. Beiträge aus diesem Denkfabrik-Jahr stellen wir heute nochmal ins Schaufenster. Und in der 3. letzten Stunde dieser langen Nacht folgt dann noch eine Diskussion, geleitet von Birgit Wenzin, Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Über Zukunftsperspektiven spricht sie dann mit Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Andrea Amri Henkel, dem Psychologen Stefan Grünewald und mit mir. In dem Sinne lade ich Sie ein zu einer Gedankenreise. Das Ziel ist die Zukunft, im besten Fall eine gute. Ich bin Antran. Herzlich willkommen zu dieser langen Nacht. Bei der diesjährigen Klimakonferenz in Aserbaidschans Hauptstadt Baku ging viel drunter und drüber. Bis zum Schluss wurde um das Abschlusspapier gerungen. Mit 30 Stunden Verspätung stand dann das Ergebnis fest. Bis 2035 soll die jährliche Unterstützung zur Bewältigung von Klimafolgen, vor allem in Entwicklungsländern, von 100 auf 300 Milliarden Dollar steigen. Zahlen sollen vor allem die reichen Industrieländer. Die Verdreifachung der Summe, das sei ein Anfang. Ein Minimalkonsens, sagen die einen. Viel zu wenig, zu unambitioniert, kritisieren dagegen besonders vom Klimawandel betroffene Länder, so wie Indien oder die Malediven, sowie NGOs und Klimaaktivisten. Warum sie trotzdem den Kopf nicht in den Sand stecken? Tini von Poser hat junge Menschen auf der Klimakonferenz befragt. Ich glaube, als ich morgens aufgewacht bin und es gesehen habe, habe ich mir gewünscht, erstmal einfach weiter zu schlafen, vielleicht abends eine Runde sozusagen Netflix und dann Eis zu essen und einfach erstmal nichts zu tun. Tristan Runge meint den Moment, als feststand, Donald Trump wird wieder Präsident in den USA. Noch am selben Tag verkündete die Ampelregierung in Berlin ihren Bruch. Die Nachrichten seien ein Schock für ihn gewesen, sagt der 20-Jährige. Seit er 15 ist, ist er bei Fridays for Future aktiv. Er stammt aus der sächsischen Stadt Grimma und studiert in Berlin Politikwissenschaften. Anstatt sich mit Eis und Netflix zu verkriechen, traf er sich mit FreundInnen und anderen Fridays. Gerade jetzt, wenn wir wissen, dass in den USA ein Faschist regieren wird, der aktiv den Klimaschutz leugnet und auch aus den Pariser Klimazielen und dem Pariser Vertrag aufkündigen möchte, dann wissen wir, dass gerade jetzt wir hier an der Stelle sind, einzutreten. Der Aktivist hat schon am eigenen Leib erfahren, was Engagement fürs Klima in einer aufgeheizten politischen Stimmung bedeuten kann. Als dann irgendwie in Telegram-Chats während der Corona-Hochphase dann so Nachrichten standen nach dem Motto, mal sehen, wie lange sie noch lachen können und was wäre, wenn auf das Haus von Runge ein Brandanschlag verübt würde und solche Sachen. Und es macht natürlich was mit einem. Und es ist natürlich eine Gefahr für die Demokratie, dass solche Angriffe ja Menschen aktiv davon abhalten, sich zu engagieren. Mit 8 anderen AktivistInnen von Fridays for Future ist Tristan nach Baku zur Klimakonferenz gereist. Doch ihre Möglichkeiten für Protestaktionen sind im autoritär regierten Staat Aserbaidschan beschränkt. Das macht uns natürlich auch zu schaffen, weil sozusagen wir ja ganz doll diesen Protest von der Straße brauchen, damit hier auch eben auf der Klimakonferenz gute Ergebnisse kommen. Es gab zum Beispiel zum ersten Mal, seit ich mich überhaupt erinnern kann, keine externe Demonstration am Wochenende zwischen den beiden Verhandlungswochen. Ordnet Axel Michailova die Situation ein. Der Politikwissenschaftler leitet an der Uni Zürich die Forschungsgruppe Internationale Klimapolitik und war schon bei 27 Klimakonferenzen als Berater dabei. Das ist auch ein Problem des Klimasekretariats, das eben Demonstrationsfreiheit hätte verlangen müssen. Und hier innerhalb des Konferenzgeländes finden immer wieder Aktionen statt. Die sind teilweise sehr kreativ, aber sie sind eben klein und nach außen hin nicht sichtbar. Er spielt zum Beispiel an auf eine konzertierte Summaktion der Klimaaktivistinnen. Etwa 40 Leute aus verschiedenen Ländern beteiligten sich daran. Sie setzten sich mit Bannern in eine Reihe und summten. Die Aktion verdeutlichte die Absurdität, bei einem Protest nicht laut sein zu dürfen. Um trotzdem gehört zu werden, schließen die Fridays sich in Baku mit Aktivistinnen aus aller Welt zusammen. Bei einer Protestaktion mit Aktivistin Luisa Neubauer hielten sie Pappschilder mit Buchstaben hoch: Don't let COP29 fail. An jedem Buchstaben war eine rötlich leuchtende Pappflamme angebracht. Aus Deutschland nahmen auch Mitglieder der Naturschutzjugend, kurz NAJU, teil, wie die 18-jährige Jamina Probst aus Hannover. Die NAJU engagiert sich auf lokaler Ebene für Naturschutz und organisiert zum Beispiel Müllsammel- oder Moorschutzaktionen. Dabei versucht die Organisation weitgehend unpolitisch zu sein, aber Ereignisse wie die Trump-Wahl oder der Ampelbruch seien so einschneidend, dass sie darauf auf jeden Fall reagieren wollten, sagt Jamina, die in Düsseldorf Medizin studiert. Und jetzt für die Jugend bedeutet das ja auch gleich nochmal mehr Verlust von Stabilität. dass die Ampel jetzt zerbrochen ist. Weil, naja, wer vertritt uns, war ja vorher schon so ein bisschen die Frage, weil, also ich persönlich habe mich durch keine von den Parteien wirklich repräsentiert gefühlt. Das ist ja eben auch ja nicht nur bei mir geprägt von Angst, sondern bei ganz vielen Leuten geprägt von Angst und auch einfach Unsicherheit. Auf jeden Fall werden wir viel Social-Media-Kampagne machen und hoffen da auch, dass wir möglichst viele Präsenzveranstaltungen hinkriegen, wo dann junge Leute zusammenkommen können. Da werden wir uns bestimmt verknüpfen mit anderen Organisationen, mit den Fridays oder mit der Bundjugend. Politikwissenschaftler Axel Michailova findet es schwierig, dass die COP29 nach Ägypten und Dubai erneut in einem autoritär regierten Land stattfand. Und außerdem, die übrige weltpolitische Lage beeinflusse den Erfolg oder Misserfolg der AktivistInnen stark. 2019 habe Fridays for Future noch großen Einfluss auf die klimapolitische Entscheidungsfindung ausgeübt. Damals gingen hunderttausende Menschen mit auf die Straße. Wenn man jetzt auf eine Fridays for Future Demonstration geht, dann trifft man einige Kapitalismuskritiker und sonst niemanden mehr. Das ist ein echtes Problem, weil Klimaschutz und Klimaaktivismus wird inzwischen halt als linkes Thema abqualifiziert. Und damit ist man jetzt halt im Parteienstreit komplett zerrieben worden. Wenn man jetzt klimapolitische Artikel in relevanten Zeitungen schreibt, kriegt man einen Shitstorm von rechts. Trotz Extremwetterlagen in Spanien oder auf den Philippinen ist das Engagement für das Klima bei vielen in den Hintergrund geraten. Die Klimaschutzbewegungen haben sich in den letzten Jahren gespalten in Radikale und Gemäßigte. Sie ringen um Mitglieder. Der harte Kern inklusive Yamina und Tristan aber arbeitet daran, dass die Bewegung wieder breiter wird. Am Freitag vor der Bundestagsneuwahl im Februar jedenfalls plant Fridays for Future einen großen Klimastreik. Kämpferisch und zuversichtlich, so geben sich KlimaaktivistInnen am Ende der diesjährigen Klimakonferenz in Baku. Stimmen vor Ort hat Tini von Poser gesammelt. Von Baku am Schwarzen Meer reisen wir jetzt gedanklich in dieser langen Nacht zu deutschen Gewässern. Genauer gesagt zu den nordfriesischen Inseln. Wenn die Klimakrise weiter voranschreitet, dann werden zwangsläufig auch Meeresspiegel und Temperaturen an den deutschen Küsten steigen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Tierwelt, die mit den veränderten Bedingungen leben lernen muss, aber auch für die Menschen, die in der Zukunft häufiger Sturmfluten fürchten müssen und deren Heimat bedroht ist, wenn das Wasser immer mehr vom Land abträgt. Kein Wunder, dass man schon jetzt an der Nordsee um Lösungen bemüht ist. Dabei gibt es allerdings einiges zu beachten, denn Küstenschutz und Naturschutz verfolgen oft unterschiedliche Interessen. Alle unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Mirjana Jandik war unter anderem auf Amrum unterwegs, um nach Lösungen zu suchen. Ja, ich heiße Jan Benun, bin hier auf Amrum geboren. Ja, und über 30 Jahre im Küstenschutz gearbeitet. Im E-Auto führt mich Jon Velun über die 2000 Einwohnerinsel im nordfriesischen Wattenmeer nahe der dänischen Grenze. Er trägt Sturmfrisur und eine windfeste Jacke. Wahrscheinlich kennt niemand Amrums Küsten so gut wie Jon Velun. Aber der Klimawandel bringt hier neue Herausforderungen mit sich. Der Meeresspiegel steigt, die Gefahr von Sturmfluten auch. Ein Patentrezept für die Insel gibt es nicht. Die Herausforderungen auf Amrum sind, einen Konsens zu finden zwischen dem Küstenschutz und dem Naturschutz. Weil ich glaube, in den Köpfen hat sich das so ein bisschen verrannt. Jeder will auf seinem Standpunkt beharren. Und davon müssen wir wegkommen. Sonst kommen wir nicht zu Potte, sag ich mal ganz einfach. Und genau da setzt die Fallstudie aus dem Klima-Exzellenz-Cluster der Universität Hamburg an. Sie untersucht, wie Institutionen und BewohnerInnen an der nordfriesischen Küste versuchen, Küstenschutz und Naturschutz unter einen Hut zu kriegen. Denn die klassischen Deiche sind zwar sehr sicher, aber angesichts des Klimawandels nicht immer die beste Lösung, weil sie in Ökosysteme eingreifen. WissenschaftlerInnen und NGOs plädieren deswegen seit ein paar Jahren für einen anderen Ansatz, naturbasierten Küstenschutz. Das sind minimalinvasive Maßnahmen, die gleichzeitig Naturräume und Menschen schützen. Also Überschwemmungsgebiete oder Dünenpflege zum Beispiel. Hier sind Planungen nach dem Deichbau richtig gemacht worden. Also Anfang der 60er Jahre. An der Nordspitze von Amrum zeigt Jon Velun auf eine lange Reihe Planungen. An diesen Pfählen im Watt sollen sich Sedimente ansammeln, damit nach und nach aus Meer Land wird und die Häuser dahinter besser vor Überschwemmungen geschützt sind. Auch das ist naturbasierter Küstenschutz. Und man hat, ja, schon einiges erreicht, wenn auch erst sehr knüppelhart, weil man alles mit der Schaufel gemacht hat. Ich selbst habe es auch gemacht und es war knüppelhart. Heute graben zum Glück Bagger diese Lahnungen. Und in der Theorie sind sich viele einig, dass naturbasierter Küstenschutz eine gute Sache ist. Trotzdem gibt es manchmal Konflikte, wenn es um ganz konkrete Maßnahmen geht. Am Stenodder Cliff zum Beispiel, wo Jon Velun mit mir entlang fährt. Die Cliffkante reigt steil aus dem Wattenmeer heraus. Jede Sturmflut kann einen Teil des Cliffs mit sich reißen. Oben am Cliff läuft ein schmaler Weg entlang und daran schließt ein Acker an. Denn die nächste Sturmflut heißt, hier sind wir schon wieder 1,5 Meter weg. Und das würde bedeuten, der Landwirt muss schon wieder etwas von seinem Land abgeben. Und der Radweg muss schon wieder neu gemacht werden. Ärgerlich und teuer, erzählt Gemeindevertreter Tobias Lankers. Wir hatten einen Antrag gestellt von der Gemeinde, dass wir dort mit sanften Maßnahmen, also mit Lahnungen zur Landgewinnung, das Ganze ein bisschen verlangsamen können. Das hat bisher keinen Erfolg gezeigt. Und da merken wir eben auch, dass Küstenschützer sagen, naja, eigentlich müsste man da was machen. Der Naturschutz aber sagt, das Cliff soll Cliff bleiben, da soll nichts gemacht werden. Und wir würden uns irgendeinen Kompromiss wünschen. Warum solche Projekte im Einzelnen manchmal scheitern, obwohl sich im Großen alle einig sind, erklärt Thomas Hirschhäuser vom Schleswig-Holsteinischen Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Bei jeder Maßnahme muss bewertet werden, ob sie wirklich zwingend notwendig ist, weil unmittelbar Menschen betroffen sind, und ob das den Eingriff in den Nationalpark rechtfertigt. Auch wenn Lahnungen natürlich auch eine naturbasierte Lösung sind, aber auch naturbasierte Lösungen sind Eingriffe in das Natursystem und müssen sozusagen da natürlich dann auch als Eingriff bewertet werden und dann entsprechend kompensiert werden. Gemeindevertreter Tobias Lankers hofft, dass sich bald, auch zusammen mit den ForscherInnen vom Hamburger Klicks-Projekt, alle Akteure zusammen an einen Tisch setzen und zu einer Lösung kommen. Das Vertrackte? Amrum ist zwar gerade einmal 10 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit, aber für jeden Küstenabschnitt müssen maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden. Gut geklappt hat das an der Südspitze von Amrum am Knieparken. Ich laufe mit Hanna Zimmermann, die auf Amrum Naturschutzprojekte koordiniert, über den gepflasterten Weg kurz hinter dem Hafen. Sie zeigt auf eine weite Sandfläche, die sich hinter dem Weg erstreckt. Und ich denke eben, wenn ich hier lang gehe, ich bin immer sehr froh, dass das so passiert im Zeichen des Klimawandels. Am Knieparken versandet die Küste zunehmend. Und das sei gut so, sagt Hanna Zimmermann. Die neu entstehende Sandfläche schützt nicht nur die Küste vor Überflutung, sondern ist auch Lebensraum für Watttiere und Vögel. Also das ist für mich der Inbegriff von naturbasiertem Küstenschutz, weil er durch natürliche Verlandung und Strömung entstanden ist. Nur die TouristInnen freut es nicht, dass das Meer jetzt weiter weg ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Nicht im Interesse des Tourismus, aber auf lange Sicht existenzsichernd für die Menschen auf den nordfriesischen Inseln. Wie dort naturbasierter Küstenschutz umgesetzt wird, hat Mirjana Jandik herausgefunden. Macht geht vom Volke aus. So heißt es so schön über die Demokratie. In Deutschland entscheiden gewählte Volksvertreter über Gesetze. Doch die Zufriedenheit mit der Demokratie hierzulande sinkt rapide. Nur 46% sind mit ihr zufrieden. Im Osten sind es nur noch knapp 30%. So zeigen es aktuelle Zahlen der repräsentativen Leipziger Autoritarismusstudie. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, empfiehlt das Forschungsteam unter anderem, Menschen müssen wieder das Gefühl bekommen, mit ihrem Anliegen gehört zu werden. Eine Möglichkeit könnten sogenannte Bürgerräte sein. Die Idee, eine Gruppe zufällig geloster Bürgerinnen und Bürger verhandelt ein politisches Thema. Die Diskussion findet in kleinen Gruppen statt und am Ende präsentiert der Bürgerrat seine Ergebnisse und inhaltliche Empfehlungen zum Thema. So sprach sich der bundesweite Bürgerrat Bildung und Lernen im November dafür aus, dass Kinder und Jugendliche in der Schule besser auf das Leben vorbereitet werden sollen, mit mehr praktischen Inhalten. Wie Bürgerräte Politikverdrossenheit minimieren und Zufriedenheit mit politischen Prozessen steigern können, hat Politologin Angelika Vetter im Zuge unserer Denkfabrik mit meinem Kollegen Dieter Kassel besprochen. Zum einen werden Sie ja, sobald Sie die Einladung bekommen, werden Sie mit dem Verfahren vertraut gemacht und Sie wissen, dass es so läuft. Wenn Sie sagen, nee, bei sowas mache ich dann gar nicht mit, dann werden Sie sich wahrscheinlich nicht dazu bereit erklären. Aber es geht gar nicht darum, dass Sie wie bei direktdemokratischen Entscheidungen tatsächlich selber auch über Sachentscheidungen oder Sachfragen entscheiden, sondern dass Sie Ihr Wissen, das Sie mit anderen Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet haben, Ihre Position, über die Sie diskutiert haben, lange nachgedacht haben, dass Sie die wie andere Lobby-Experten oder Expertengruppen in die parlamentarische Diskussion einbringen und dann die Politik letztlich ihre Abwägungsentscheidungen aus all diesen Inputs trifft und dann auch begründet, warum sie welche Positionen übernommen hat, warum sie andere vielleicht nicht übernommen hat. Und insofern finde ich das, wenn man das weiß von Anfang an, ist es aus meiner Sicht ein sehr gutes Verfahren, das einfach nochmal einen weiteren Input in die repräsentative Entscheidung gibt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Man könnte unter anderem auch als Vorteil sehen, dass man, wenn man tatsächlich in so einem Bürgerrat sitzt, ein bisschen genauer und vor allen Dingen durch praktische Arbeit lernt, wie Demokratie funktioniert? Also alle Evaluationen, die ich kenne und viele dieser Bürgerräte werden evaluiert, weil es eben neue Verfahren sind oder relativ neue Verfahren, von denen wir als in der Forschung lernen wollen, was passiert da eigentlich, dass sie die teilnehmen, alle sagen, wow, ich habe wirklich viel gelernt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Prozesse so kompliziert sind, so viele unterschiedliche Positionen oder Sichtweisen auf Fragestellungen es gibt, die legitimerweise auch geäußert werden sollten. Und von dem her eine große Zufriedenheit am Ende in der Regel da ist bei den Teilnehmenden. Es wird ja auch viel Information in die Diskussionen gegeben, sodass die Leute, die dabei sind, sagen, doch, es war eine tolle Erfahrung für mich und Respekt vor den politischen Entscheidungsträgern, die jetzt aus diesem komplexen Netz an Interessen eine vernünftige Entscheidung treffen müssen. Ist eigentlich die Bundesebene, also wirklich die Bundespolitik, unbedingt der richtige Ort, um sowas auszuprobieren? Funktioniert so eine Beteiligung, egal ob sie nur dialogisch ist oder vielleicht darüber hinaus, nicht auf lokaler oder regionaler Ebene besser? Also wir probieren im Moment auf Bundesebene diese Verfahren. Der Bürgerrat Ernährung war einer davor, gab schon ein paar andere. Aber tatsächlich ist die lokale Ebene die viel attraktivere Ebene, um diese Verfahren nicht nur einzuüben, sondern tatsächlich auch zu nutzen. Warum? Weil ganz viele Entscheidungen, die, sei es in Europa oder im Bund getroffen werden, auf lokaler Ebene sich konkretisieren. Sei das der Bau von Windrädern, der Ausbau von Kinderbetreuung, sei das die Unterbringung von Flüchtlingen. Und Bürgerbeteiligung funktioniert dann besonders gut, wenn es Fragen betrifft, die im Alltag der Menschen tatsächlich auch eine Rolle spielen. Dann können Bürgerinnen und Bürger sich besonders gut einbringen. Und deshalb ist die lokale Ebene eben so eine gute Ebene, um diese Verfahren besonders stark zu nutzen. Bürgerbeteiligung funktioniert also besonders dann gut, wenn Entscheidungen direkt den Alltag der Menschen betreffen. Das sagt die Politologin Angelika Vetter im Gespräch mit Dieter Kassel. Besonders effektiv könnten Bürgerräte demnach vor allem auf lokaler Ebene sein. Und an dieser Stelle würde ich gerne mit Ihnen von der Theorie in die Praxis schauen. Und zwar nach Osterburg, eine 10.000 Menschenstadt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Auch dort setzt man bei Streitfragen zur Verkehrsplanung neuerdings auf einen Bürgerrat. Wie genau der vor Ort arbeitet und wie sich dadurch der Diskurs verändert hat, unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach ist hingefahren und hat nachgehakt. Osterburg in der Altmark hat knapp 10.000 Einwohner. Ein Zentrum bildet die Einkaufsstraße, sandsteinfarben gepflastert. Tempo 20, Einbahnstraße, parkende Autos und Fahrradfahrer teilen sich die Straße. Wenn man sich bei Geschäftsleuten und Kunden umhört, erfährt man schnell, die Einkaufsstraße von Osterburg ist ein verkehrspolitisches Reizthema. Ich sag mal, ich habe da jetzt kein Interesse dran, dass auf dem Fußgängerweg Leute vorbeirasen an unsere Geschäfte. Obwohl sie eigentlich auf der Straße fahren müssen, aber Sie sehen ja selber, die Straße ist nicht breit genug. Auf der rechten Seite von hier aus wird ja geparkt und der Verkehr geht durch und da müssen sich dann irgendwo noch die Fahrradfahrer durchschlängeln. Das heißt, es gibt eigentlich nicht genügend Platz für alle Verkehrsteilnehmer. Genau. Wenn ich mich so umhöre, ist es so, dass das auch schon viele Jahre angesprochen wurde, aber auch dadurch nichts gemacht wurde oder nichts passiert ist. Warum wird hier nicht dicht gemacht? Feierabend, Einkaufsstraße, Passage, fertig. Das heißt, ohne Autos hier? Ohne Autos. Die einen wollen keine Autos, die anderen keine Radfahrer mehr in der Einkaufsstraße. Was ist hier die richtige Entscheidung? Bürgermeister Nico Schulz von den Freien Wählern ist froh, dass demnächst ein Bürgerrat sich das Reizthema Verkehrspolitik vorknöpfen wird. Ich habe das auch oft erlebt. Man ist sich oft unsicher. Ist das jetzt richtig, was wir entscheiden? Dann gibt es eine Gruppe, die lautstark gegen eine Sache demonstrieren. Wir wissen doch auch nicht so genau, ist das jetzt die Meinung der Durchschnittsbevölkerung oder wirklich nur die Meinung dieser kleinen Gruppe, einer Randgruppe, die sich nur lautstark artikulieren. Und wenn man dann eine Durchschnittsmeinung einfangen kann von der Gesamtbevölkerung, und das kann man halt mit so einem Bürgerrat, dann kann man als Stadtrat auch ganz anders auftreten und sagen zu, Leute, ja, ich verstehe, dass ihr betroffen seid, aber das ist nicht die Mehrheitsmeinung in Osterburg. Das Ergebnis des Bürgerrates, der alle Osterburger repräsentiert, spricht dagegen. Und es hilft letztendlich auch dem Stadtrat, diesen Konflikt mit einzelnen protestierenden Randgruppen auch auszuhalten. In Deutschland gab es zwischen 2020 und 2023 im Durchschnitt 30 Bürgerräte im Jahr. 80% davon fanden auf kommunaler Ebene statt. Das sind Zahlen vom Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung in Wuppertal. Die Stadt Osterburg muss bei der Organisation des Bürgerrates nicht bei Null anfangen, sondern wird unterstützt. Von Rabea Koss vom Projekt Klima trifft Kommune, ein gemeinnütziger Verein, finanziert von einer Lotterie und einer Unternehmensstiftung. Rabea Koss berät Kommunen bundesweit bei der Durchführung von Bürgerräten. Ein Problem sei allerdings, dass die Ergebnisse meist nicht bindend sind. Beispiel Berlin. Dort hat es 2022 einen Bürgerrat gegeben, der Maßnahmen zum Klimaschutz in der Hauptstadt erarbeitete. Aber die neue schwarz-rote Koalition weigert sich bisher, die Maßnahmen zu verabschieden. Genau das soll in Osterburg anders laufen, sagt Rabea Koss. Es ist tatsächlich oft so, dass Bürgerräte sehr gute Empfehlungen erarbeiten und dann mit der Zeit eine gewisse Frustration bei den Teilnehmenden eintritt, weil die Empfehlungen nicht umgesetzt werden oder ihnen auch nicht genau gesagt wird, was jetzt mit ihren Empfehlungen passiert ist. Das Modellprojekt versucht quasi dem entgegenzuwirken mit direkt einer verbindlichen Abstimmung. Osterburg wird nun Modellgemeinde. Demnächst soll der Bürgerrat gebildet werden mit 30 zufällig ausgewählten Einwohnern, die allerdings repräsentativ sein sollen für die Stadtgemeinschaft. Die treffen sich dann 4 bis 6 Mal im kommenden Jahr. Und danach findet ein Bürgerentscheid über die verkehrspolitischen Empfehlungen statt. Das hat es in der Kombination in Deutschland noch nicht gegeben. Osterburg hatte in der Vergangenheit schon verschiedene Bürgerbeteiligungsformate ausprobiert. Die Einwohner konnten sich online zu Sachverhalten melden oder der Stadtrat kam zu den Bürgern, tagte in angegliederten Dörfern und generell gab es mehr Einwohnerversammlungen. Nun geht es im kommenden Frühjahr los mit den Sitzungen des Bürgerrats. Die Ergebnisse zur Verkehrsplanung in Osterburg sollen dann parallel zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 abgestimmt werden. Bürgermeister Schulz hofft, dass es nicht das letzte Projekt dieser Art sein wird. Viele reden immer über Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie und es wird nur nicht praktiziert. Ich kann mich selbst auch nicht daran erinnern, dass in Osterburg irgendwann mal ein Bürgerentscheid durchgeführt wurde. Das ist auch eine Hoffnung von mir, dass wir mit diesem Prozess, mit diesem Projekt, da vielleicht auch eine Türöffnung Richtung mehr Bürgerbeteiligung, direkte Bürgerbeteiligung hinbekommen. Viele reden immer über Bürgerbeteiligung. In Osterburg in Sachsen-Anhalt setzen sie um. Wie sich der Bürgerrat Verkehrsplanung in der 10.000 Einwohnerstadt vorstellt, hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach erklärt. Viele reden immer über Bürgerbeteiligung. In Osterburg in Sachsen-Anhalt setzen sie um. Wie sich der Bürgerrat Verkehrsplanung in der 10.000 Einwohnerstadt vorstellt, hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach erklärt. könnte so schön sein, wenn. In einer Gesprächsreihe haben die Kulturfragen hier im Deutschlandfunk kluge Köpfe nach ihren Gegenwartsanalysen und Zukunftsvisionen gefragt. Einer von ihnen ist Steffen Mau. Er ist Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin. Gerade hat er mit seinem Text »Ungleich vereint – Warum der Osten anders bleibt« den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch gewonnen. Sein autobiografisch geprägtes Buch über seinen Geburtsort Lüttenklein, »Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft«, stand auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste von ZDF, Zeit und Deutschlandfunk Kultur. Mit ihm gesprochen hat meine Kollegin Christiane Florin. Sie hören hier eine gekürzte Version. Und die beginnt damit, dass Steffen Mau laut darüber nachdenkt, wie sich die Erfahrungen der Wiedervereinigung, der friedlichen Revolution vor über 35 Jahren, nutzen lassen für heutige Demokratiebewegungen, wie wir sie Anfang des Jahres erlebt haben. Wir sind ja historisch in einer ganz anderen Situation, wo wir von der Erosion der Demokratie sprechen oder bestimmte Arbeiten auch von sozusagen sterbenden Demokratien, den Risiken des Rechtspopulismus, auch dem wachsenden Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und demokratischen Akteuren. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Verunsicherung und wir haben auch eine ganze Menge Skepsis gegenüber der Demokratie. Wir laufen eigentlich in eine völlig andere Richtung. Und gleichzeitig wünschen wir uns natürlich alle eine Art von Revitalisierung, dass wir sagen, ja, die Demokratie ist doch eigentlich was Fantastisches, das müssten wir jeden Tag feiern. Es ist schwierig, das zu denken in den gegebenen Strukturen, ne, weil die Parteien eben schwächer werden. Die verlieren Mitgliedern, die verlieren auch an gesellschaftlichem Zuspruch und die Fähigkeit der Parteien, gesellschaftliche Konflikte zu absorbieren und in gewisser Weise damit auch einzuhegen und vielleicht sogar zu pazifizieren. Die hat sich doch dramatisch verringert. Wir haben jetzt immer das Gefühl, ja, da ist eine ganze Menge Druck auf dem Kessel, da köchelt andauernd was hoch und das kann auch relativ schnell zu einer Art von Konflikteskalation führen, die sich dann nicht mehr einfangen lässt. Waren Sie eigentlich Anfang des Jahres bei einer der vielen Demonstrationen für Demokratie dabei? Ja, ich bin da auch hingegangen und fand das auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl, das so ja doch Zuversicht gespendet hat. Die Nachhaltigkeit war halt nicht besonders groß. Ich habe mich gefragt, warum gab es das nicht in dem Maße vor den Landtagswahlen jetzt nochmal? Ja, wahrscheinlich, weil man so eine Art von Mobilisierung nicht auf Dauer stellen kann, sondern die nutzt sich dann ab. Dieses Erregungsmoment, das bleibt eben nicht. Ne? Also dann gehen die Emotionen wieder zurück und hier ist das ja unmittelbar auch auf ein Ereignis, nämlich bestimmte Enthüllungen über Remigrationspläne zurückzuführen gewesen, wo die Leute eben gesagt haben, hier ist jetzt eine rote Linie überschritten. Vor den Landtagswahlen, glaube ich, gab es eine ganze Menge auch nochmal zusätzlicher Verunsicherung, auch durch das Ereignis in Solingen, wo man doch das Gefühl hat, man gerät da zunehmend in eine Defensive. Und die demokratischen Kräfte haben vielleicht auch ein Stück weit erstmal abgewartet, wie die Wahlergebnisse sein werden. Wenn Sie Wahlergebnisse sehen, dann sonntagsabends, auf welche Zahlen schauen Sie zuerst? Ich schaue zunächst einmal auf die soziale Strukturierung der Zustimmung zu Rechtspopulismus oder zu Rechtsextremen. Das heißt, Sie gucken zuerst auf das Wahlergebnis der AfD und dann, wählt die? Ja, wer wählt die? Und da sehe ich eben, okay, die AfD ist relativ stark eine Arbeiterpartei geworden. Ne? Bildungsgrad, berufliche Position spielen eine große Rolle für die Wahrscheinlichkeit, die AfD zu wählen. Je weiter unten in der Sozialstruktur, desto größer die Zustimmung zur AfD, dass wir enorm starkes Stadt-Land-Gefälle haben in Ostdeutschland. Und besonders interessant fand ich die Altersstrukturierung, ne? Dass die über 70-Jährigen ja nur zu 18 oder 19% die AfD gewählt haben, aber die unter 25-Jährigen zu 36 oder 38%, also doppelt so viel. Und das widerspricht so ein bisschen bestimmten Annahmen, wo man sagt, okay, die ostdeutschen Älteren sind jetzt diktatursozialisiert, deswegen neigen die dann auch einer autoritären Partei zu. Und dann würde man denken, ja, okay, die Jüngeren sollten das jetzt ein Stück weit weniger sein, aber es sind gerade die Jüngeren, die das tragen. Und das hat sicherlich auch was mit der Übertragung bestimmter Narrative in Ostdeutschland zu tun, die auch aus der Diktatur hervorgehen, das ist unbestritten. Aber es hat sicherlich auch mit anderen Formen der politischen Sozialisation zu tun, also mit Fragen der sozialen Medien. Und es hat sicherlich auch was mit der starken Organisationskraft der AfD, aber auch ihrer Vorfeldorganisationen zu tun, die jetzt mehr und mehr an die Jugend rangehen. Eines der zentralen Wörter in rechtspopulistischen, rechtsradikalen Kampagnen ist ja das Wort wieder. Also es soll wieder so schön werden wie, und dann der Zeitraum ist etwas offen, ne, vor 40 Jahren, vor 90 Jahren oder wie im Kaiserreich. Und es kann wieder so schön werden, wenn bestimmte Leute verschwinden, ne? Also wenn die da oben irgendwie verschwinden und wenn die Migranten verschwinden. So ist ja diese Erzählung. Können Sie sich diese Art der, ich nenne das aggressive Nostalgie, können Sie sich das erklären, wo die herkommt, auch bei Jüngeren, die eigentlich gar nicht so einen Bezugspunkt wieder haben? Ja, natürlich eine bestimmte Verklärung, auch Geschichtsklitterung, aber auch eine Form von Retropie, ne? Also als Gegenbegriff zur Utopie, dass man wieder in was zurückkehren will, was irgendwie kontrollierbar war, wo bestimmt auch Ordnungsvorstellungen realisiert werden, wo es auch so Sehnsüchte gibt nach so einem geschützten nationalen Raum, so einem nationalen Schneckenhaus. Das sind ja inhaltlich unrealistische Konzepte, weil wir in einer globalisierten, stark vernetzten Welt leben, weil Migration dazugehört, weil auch die Wirtschaft letzten Endes von globalen Vernetzungen abhängig ist. Warum schlägt das bei den Jüngeren so ein? Ich glaube, weil viele Leute eben auch ein Gemeinschaftsbedürfnis haben und das für diese Jugendlichen jetzt auch in diesen lokalen Kontexten in rechten Szenen ausgelebt wird, ne? Also jeder Mensch sucht nach Anerkennung, gewinnt so seine politischen Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit Peers, also mit Gleichaltrigen. Und wenn man so eine starke Dominanz so von rechten Kulturen hat, dann spielt das sicherlich eine Rolle. Und es gibt auch eine These, die sagt, okay, die Jugend verhält sich natürlich auch immer in Reaktion auf gesellschaftlich etablierte oder als dominant empfundene Gruppen. Und diese Art von reaktionärer Grundhaltung bei den Jugendlichen ist natürlich auch eine Provokation bestimmten Eliten gegenüber. Wir haben jetzt häufiger das Wort Narrativ benutzt oder Erzählung. Was könnte denn eine positive Erzählung sein, die zugleich nicht schönfärberisch ist? Also auch ein Angebot für die immer noch Mehrheit, die eben nicht rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem wählt. Ja, das ist in gewisser Weise die 1-Million-Dollar-Frage. Deshalb stelle ich sie Ihnen. Ich gehe so mit meinem Kollegen Andreas Reckwitz eigentlich mit, der sagt, es gibt nur noch so eine Art von Risikopolitik oder eine Politik des Negativen, ne? Also die meisten politischen Angebote, die wir haben, die zielen eigentlich auf eine Art von Schadensabwehr, ne? Es darf nicht schlechter werden oder bestimmte Probleme müssen wir einigermaßen managen. Wir haben fast kein Projekt mehr, das eine positive, also wirklich umfänglich positive Zukunftsvision vermittelt, wie das früher mal das sozialdemokratische Projekt oder Aufstieg durch Bildung oder Wohlstand für alle oder solche Dinge waren. Und das gibt es nicht mehr. Ja, wie könnte das aussehen? Es fällt mir auch schwer, das auszubuchstabieren, weil wir einfach in der Welt von multiplen Krisen leben, wo eben wir Herausforderungen haben, von denen wir eben wissen, dass wir den Leuten nicht mehr so ohne weiteres versprechen können, dass es irgendwie so ein zum Beispiel lineares Wachstum gibt oder immer mehr von allem. Und diese Gesellschaft ist immer mehr, die ist gewisserweise aus ökologischen Gründen, aber auch durchaus auch aus sozialen und technischen Gründen doch an ihre Grenzen gestoßen. Aber wie sollte es auch anders sein? Wenn man einen Makrosoziologen nach Lösungen fragt, wird es wahrscheinlich komplex. Einschätzungen waren das von Steffen Mau. Das Gespräch in voller Länge finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App, genauso wie alle anderen Interviews dieser Kulturfragen-Reihe. Zu Gast waren neben Steffen Mau unter anderem Florence Gaub, Leiterin der Forschungsakademie der NATO-Militärakademie in Rom, die Transformationsforscherin Maja Göpel und der Jurist Alexander Thiele. Für Steffen Mau ging es vom Rostocker Plattenbauviertel Lüttenklein als Professor nach Berlin. Einen ähnlichen Aufstieg erlebt hat Simona Stojkova. Für sie ging es von der Ostberliner Hochhaussiedlung in die Vorstandsetage. Ihren Lebensweg und ihre Perspektive als selbsternannte Transformationsexpertin hat sie in ihrem Buch »Die aus dem Osten« als Wendekind ins Big Business festgehalten. Wie sie auf unsere Gegenwart und Zukunft blickt, hat sie besprochen mit meinem Kollegen Christian Raab-Hansel. Und er wollte von ihr wissen, warum sie ihr Buch ausgerechnet aus einer ostdeutschen Perspektive geschrieben hat. Ich könnte es definitiv auch aus der Perspektive einer Frau erzählen. Ich könnte es auch aus der Perspektive von jemandem erzählen, die einen Migrationshintergrund hat. Ich könnte es auch von der Perspektive erzählen von einer Frau, die mit einer Frau verheiratet ist. Und ich vereine alle diese Perspektiven schon in meinem Buch auch. Aber die Hauptperspektive ist natürlich die meiner Herkunft. Warum? Wie Sie schon gesagt haben, es gibt nicht viele von uns in den Chefetagen. Es ist eine Schieflage, denn wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Erfahrungen, wir haben gewisse Kompetenzen Und wir gehören zu dieser Gesellschaft dazu und wir können diese Gesellschaft aber zurzeit, so wie es ist, nicht wirklich mitgestalten. Und ich möchte an dieser Schieflage arbeiten, damit diese Schieflage eines Tages nicht mehr da ist. Und deshalb mein Buch. Ich glaube, einer der Auslöser war ein Artikel, den Sie gelesen haben im Handelsblatt. Da ging es darum, wie denn Vorstände rekrutiert werden, wie die sich zusammensetzen. Ja. Und die Bilanz dieses Artikels war, dass zwei Gruppen da systematisch durchs Raster fallen. Das sind Deutsche mit Migrationsgeschichte und Ostdeutsche. Und das ist wohlgemerkt ein Artikel vom Februar 2024, also nicht Ancient History. Genau. Hat Sie das überrascht? Das hat mich ein wenig überrascht, dass es so direkt drin stand, dass genau diese zwei Gruppen zum Raster gehören. Tatsächlich kam bei mir die Idee aber schon früher, denn ich habe im Sommer den Film Barbie geschaut mit meiner Frau. Mhm. Und das hat mir so die Kindheitserfahrung zurückgebracht, als ich meine Barbie bekam damals und wie ich durch sie inspiriert wurde. Und das hat dann so ein wenig in meinem Kopf bewegt. Und dann war halt dann dieser Artikel. Und das war dann so der finale Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich was schreiben. Diese Barbie als Kind, gehen wir mal zurück in die Kindheit, weil das ist natürlich jetzt wichtig dann für diese Geschichte, um die zu verstehen. Sie waren beim Mauerfall 13, oder? Genau, ja. Und Sie haben quasi in Steinwurfnähe zur Mauer am Brandenburger Tor gewohnt. Zu dem Zeitpunkt, ja. Wie war denn der Abend? Ja, der Abend war verrückt, also voller Euphorie, voller Menschen, voller Gefühle, die auf einmal alle kamen und gingen. Es war etwas Unglaubliches. Also ich glaube, keiner wird diesen Abend vergessen. Diese plötzliche und diese neue Freiheit, wie ist das in der Familie? Sehr positiv initial. Also wir haben über Reisen gesprochen, wir haben über neue Möglichkeiten gesprochen, wir haben natürlich andere Sachen mittlerweile gekauft. Ich war damals ein großer Bravo-Fan. Es gibt immer noch leider, meine Mutter hat immer noch diese Bilder von meinen Bravo-Postern in meinem Zimmer. Es war alles war shiny objects. Und dieses Freiheitsgefühl, wie Sie sagen, das war schon sehr präsent da. Aber natürlich gab es dann auch gleich die andere Seite. Ihr Vater hat seine Arbeit verloren. Und dann kam die Realität. Wie war das? Wie war diese Schattenseite? Das war schon sehr, sehr traumatisch. Also man muss sich vorstellen, wir waren eine ganz normale Familie, würde ich sagen, glücklich. Wir haben miteinander gut kommuniziert, haben Brettspiele gespielt abends. Wir hatten jetzt nie Luxus, aber wir haben halt das Beste gemacht aus dem, was wir hatten. Und auf einmal kam halt diese Änderung und wir hatten Existenzängste. Ich habe zum ersten Mal meinen Papa weinen sehen, den Moment werde ich auch nie vergessen. Meine Eltern haben sich gestritten und die ganze Chemie in unserer Familie war auf einmal ganz anders. Keiner wusste wirklich, wo es hingeht. Meine Mutter hatte natürlich den Druck, ihren Job zu behalten und ich und mein Bruder waren relativ verloren, weil wir auch nicht wussten, was wir tun sollten. Wir hatten natürlich auch uns selbst, damit wir uns kümmern, weil bei uns in der Schule wurde natürlich auch absolut alles anders. Und es hat schon eine Weile gebraucht, darüber wegzukommen und seine Identität zu finden und sich in dieser neuen Gesellschaft einzufinden. Ich denke, wir hatten Glück, weil wir halt, also ich gehöre noch zu den jüngeren Wendekindern. Ich wollte gerade sagen, das mag für Ihre Elterngeneration fast noch schwieriger gewesen sein, weil die hatten ja schon ein Leben sich aufgebaut. Für Sie? Ich lese dann, Sie dann auf eine internationale Schule tief im Westen von Berlin, dann eben später das Studium in London, diese Karriere. Ja. Das heißt, Sie waren eigentlich die ideale Generation, oder? Für diesen Umbruch? Ja, so erschien es mir damals nicht wirklich, als ich da drin steckte. Glaube ich. Aber nachträglich definitiv. Und diese Lehrerin, die das bei mir alles angestoßen hat von damals, dessen Namen ich leider nicht erinnere. Und wenn sie zuhört, würde ich mir super wünschen, dass sie sich bei mir meldet. Was hat die gesagt, die Lehrerin? Ich war halt so ein Troublemaker in der Schule, insbesondere in Englisch. Und ich hatte keine Lust auf Englisch. Und sie hat mir gesagt, sei denn du lernst Englisch, wird aus dir nichts. Und sie hat es wirklich so brutal ausgedrückt. Und das hat erst bei mir so den Wunsch angestoßen, Englisch dann doch zu lernen, weil ich wollte ja schon was aus mir machen. Also ich wollte aus dem Plattenbau raus, ich wollte finanziell frei sein. Und so hat das Ganze angefangen. Und das war dann für mich die nächste Transformation. Ich kam dann in eine Mormonenfamilie in den USA. Ein Austauschjahr, genau. Ich hatte drei Mütter. Nicht sehr religiöse ostdeutsche Teenagerin mitten in der Pubertät oder nach der Pubertät kommt in eine Mormonenfamilie. Korrekt, mit drei Müttern und einem Vater und etliche Kinder. War ein kompletter Kulturschock für mich. Also wirklich ein kompletter Kulturschock. Aber ich sage immer, als die Wende kam, bin ich erwachsen geworden. Und in USA habe ich nochmal meine Persönlichkeit gefestigt und weiter erweitert. Also ich habe zum ersten Mal Diversität kennengelernt, kulturelle Unterschiede und wie man halt auch so damit umgeht. Und haben das eben als was Positives begriffen, aber jetzt eben gleich, ich lese Ihr Buch ja nicht als ein Buch, wie ich die böse ostdeutsche Vergangenheit überwunden habe, sondern Sie sagen ja ganz ausdrücklich, ich habe da beides in mir und Sie schreiben an einer Stelle den Satz, die Kindheit im Plattenbau, die habe ihren heutigen Führungsstil mitgeprägt. Können Sie das erklären, vielleicht an einem Beispiel, was heißt denn das? Ja, genau. Also das heißt für mich, ich mache so die Verbindung zwischen, ich nenne es die perfekte Symbiose zwischen dem Wir und dem Ich. Also ich bin jemand, der im Kollektiv führt. Das bedeutet, ich höre meinem Team zu. Ich beziehe sie in Entscheidungen ein, immer wo ich kann. Ich höre mir ihre Meinung und mache dann auch etwas draus, weil sie sind ja eigentlich diejenigen, die es tagtäglich umsetzen, sie sind diejenigen, die auch die Details kennen. Und damit befähige ich sie und freue mich immer wieder, wenn sie wachsen und wenn sie dann auch neue Seiten an sich entdecken, wo sie sich vorher vielleicht nicht zugetraut haben. Also ich gebe ihnen sehr viel Mut. Seien Sie mir nicht böse, das klingt natürlich sehr nach einem Satz, den alle Führungskräfte über sich selber sagen. Können Sie es mir ein bisschen konkreter machen, was an Ihrer ostdeutschen Sozialisation hilft Ihnen da heute? Also mir hilft diese Solidarität und dieses Kollektiv, in dem ich aufgewachsen bin. Also Individualismus war ja in der ostdeutschen Gesellschaft nicht geprägt. Also es ging alles dem Allgemeinwohl und wir waren halt eine Gemeinschaft und ich versuche in meinem Führungsstil auch genau diese Gemeinschaft herzustellen und in dieser Gemeinschaft zu führen. Natürlich treffe ich am Ende die Entscheidung und ich stehe auch gerade für diese Entscheidung, aber ich treffe die Entscheidung zusammen mit dem Team. Ich gebe sie nicht vor und sage, das ist jetzt mein Weg, ich bin jetzt hier aus einem bestimmten Grund und deshalb treffe nur ich die Entscheidung. Mhm. Und ich würde Ihnen widersprechen, dass die meisten Führungskräfte das von sich aus sagen. Okay. Vielleicht sagen es einige, ob das dann wirklich in der Realität so ist, ist mal eine andere Sache, aber viele führen gar nicht so, weil viele stecken immer noch in dieses Hierarchie autoritäre Dasein fest. Also dieses typische traditionelle westdeutsche Führungsgehabe. Und das ist in Deutschland die Normalität. Ja, Sie beschreiben das auch als eine westdeutsche Reaktion, als Sie dann das erste Mal als Führungskraft ein Team geleitet haben und dann Ihre Vision, Ihre Pläne vorgestellt hätten und dann gesagt hätten, was denkt ihr? Und auch Kritik direkt am ersten Tag dazu eingefordert hätten. Das hätte großes Staunen gegeben. Wenn uns jetzt Menschen zuhören in Westdeutschland, die werden da wiederum vielleicht staunen, weil ihnen ansonsten häufig gesagt wird, das direkte und offene Äußern von Kritik, das sei jetzt wiederum typisch westdeutsche Arroganz. Ja, so habe ich das damals nicht empfunden. Also ich habe es so empfunden, dass die Menschen gar nicht gewohnt sind, deren Gedanken zu einer Führungskraft so direkt zu äußern. Mhm. Und ich wollte ja diese Kritik extra anstoßen, weil ich natürlich schon jemand bin, der sehr gerne irgendeine Entscheidung, Vision, Strategie, Idee von mir sehr gerne von allen Seiten beleuchtet. Und umso diverser und unterschiedlicher und von verschiedenen Aspekten sie beleuchtet wird, umso mehr kann man ja so nah wie möglich an eine Gewissheit kommen, dass es doch die richtige Entscheidung ist. Und das ist, was ich damit anstrebe. Aber das ist für sehr viele immer überraschend, wenn ich diesen Approach dann angehe. Transformation ist meine Kernkompetenz, schreiben Sie an einer Stelle. Und gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen in Ostdeutschland diese Zeit damals vor allem eigentlich als Verlust in Erinnerung haben, als Zusammenbruch und so gar nicht als etwas, woraus man so dieses Positive ziehen kann. Was haben Sie denn da anders gemacht? Also erstmal habe ich realisiert, dass das, was ich bisher kannte, dass das nicht mehr gültig war. Also die Idee war ja damals, dass der Osten zum Westen wird und dass wir uns in dieses ganz neue gesellschaftliche, wirtschaftliche, sozioökonomische System einfinden und da unseren Weg machen. Und der erste Schritt ist immer so Realisation und der zweite Schritt ist dann Lösungsansatz finden. Und das sind so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, ich habe die anders gemacht als andere Menschen vielleicht. Aber ich denke schon, dass egal wie man die damalige Zeit empfindet, also wie gesagt, ich verbinde zu damals auch ein Trauma, ja, zu der Anfangszeit damals. Und egal wie man diese Zeit empfindet, man musste sich schon transformieren. Und dazu gehört also dieser Systemwandel, den man erlebt hat und von dem man dann auf der anderen Seite rausgekommen ist und in die neue Gesellschaft angefangen hat, das macht schon etwas mit einem. Und diese Kompetenz oder diese Fähigkeit haben nicht viele. Ich sage natürlich nicht, dass nur Ostdeutsche sie haben, aber Ostdeutsche haben sie absolut durch diesen Systemwandel, den sie erlebt haben. Das heißt, was für ein... Ja, Ratschlag klingt gleich so überheblich, aber was ließe sich vielleicht aus dem, was Sie erlebt haben, ableiten für eine Situation heute, wo sich manche vielleicht sehr in diesen Gedanken, das ist alles über uns hinweggerollt, vielleicht ein bisschen einmauern? Das ist genau das, was man bei einer Transformation im Unternehmen leider auch immer noch sehr oft falsch macht und was ich immer predige, anders zu machen. Bei vielen Unternehmen, wenn eine Transformation angestoßen wird, kommt der Vorstand und sagt dann, da müssen wir jetzt hin und so wird's gemacht. Und das ist genau der gleiche Ansatz, der damals mit dem Osten gemacht wurde. Die westdeutschen Führungskräfte kamen, sie haben bestimmt, wie alles gemacht wird, sie haben dann auch ihre Nachzügler noch reingebracht. Und alles, was Ost war, wurde nicht wertgeschätzt. Die ganzen Erfahrungen, die Ostdeutschen hatten, wurden da gar nicht mit eingebracht. Qualifikationen wurden nicht anerkannt und so weiter und so fort. Und genau das ist der Ansatz, den man nicht machen sollte in einer Transformation im Unternehmen. Und das ist, was ich predige. Also man muss das Team mit einbeziehen und man muss zusammen diese Gestaltung ins Neue machen. Dann klappt es auch. Das ist natürlich jetzt Vergangenheit. Heute gesehen, wenn ich Sie frage, wie kommt man aus diesem Einmauern auch wieder raus? Weil Ihr Buch ist ja durchaus auch politisch geschrieben, gesellschaftspolitisch, bezieht sich ja, ist ja kein Wirtschaftsratgeber. Haben Sie da eine Idee, wie kommt man aus diesem Einmauern wieder raus? Indem man Menschen diese Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Also indem man genau diese Schieflage, die zurzeit immer noch in allen Bereichen herrscht, in der Wirtschaft ist sie, glaube ich, am schlimmsten mit 4,3%, aber die Schieflage ist auch in der Justiz da, im Militär da, in Politik, in Wissenschaft, also in allen Bereichen, Medien auch, in allen Bereichen, wo man hinschaut, ist da diese Schieflage. Und diese Schieflage gilt es zu beheben, denn nur wenn Repräsentation in einer Demokratie passt, nur dann kann es auch weitergehen und kann es auch demokratisch weitergehen. Und das ist das Problem, was wir haben. Dadurch, was in der Vergangenheit passiert ist, haben sich demografische und sozioökonomische Strukturen im Osten festgesetzt. Und die sind halt die Konsequenz von dem, was damals passiert ist. Und diese gilt es zu durchbrechen. Und da gilt es, Lösungsansätze zu finden. Aber bevor wir das überhaupt machen können, müssen wir eine Debatte anstoßen. Denn wir haben immer noch eine Situation, wo Vorurteile herrschen. Ostdeutsche haben Vorurteile gegenüber Westdeutschen. Westdeutsche haben Vorurteile gegenüber Ostdeutschen. Also wir sind noch gar nicht auf den gleichen Nenner. Also wir müssen erstmal auf diesen gleichen Nenner kommen, wo wir einander wertschätzen und respektieren und unsere Erfahrungen auch wirklich einbringen können. Und dann können wir uns hinsetzen und sagen, okay, jetzt können wir einen Lösungsansatz hier überlegen. Und Stefan Mauer zum Beispiel macht ja auch einen Lösungsvorschlag mit der Soziologe mit den Bürgerräten. Ja. Jeder Vorschlag hat natürlich Plus und Minus, dieser auch. Aber ich denke, es ist ein gangbarer Weg, den man versuchen könnte, denn da würde Mitspracherecht passieren und das ist, was wir brauchen. Ich möchte nicht mehr Ausnahme und nicht mehr Außenseiterin sein, schreiben Sie an einer Stelle. Ist das ein Appell an wen? An Aufsichtsräte, an Entscheider im Unternehmen, auch an Frauen und Menschen aus dem Osten, denn es ist, beide Seiten müssen sich annähern. Also Aufsichtsräte und Entscheider in Unternehmen müssen verstehen, was ostdeutsche Führungskräfte zu bieten haben. Und ostdeutsche Führungskräfte müssen deutlich sagen, dass sie eine Karriere machen wollen, dass sie mitgestalten wollen und müssen dann auch den Mut aufbringen, dies zu tun und sich dafür positionieren. Ein Ziel Ihres Buches, schreiben Sie auch, ist ein Deutschland, in dem es keine Zuschreibung mehr von Ost und West gibt, sondern das Vereinte sind Stärken, Chancen und Zukunft. Das hieße natürlich auch, Ihr Buch wäre dann eines Tages überflüssig. Ist das Ihre Hoffnung? Das ist meine Hoffnung, ja. Das ist genau, warum ich es geschrieben habe. Weil auf der einen Seite wollte ich Menschen wie mich und Frauen Mut machen, meinen Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite wollte ich, dass wir irgendwann von dieser Ost-West-Debatte überhaupt wegkommen. Denn der Osten Deutschland hat so viel Potenzial. Durch seine Lage, durch die Schlüsseltechnologie, die da vorhanden sind, durch die ganzen Perspektiven, die sich da jetzt aufbauen. Und stellen wir uns einen wirtschaftlich starken Osten vor, einen wirtschaftlich starken Westen vor, Deutschland würde blühen, komplett. Deutschland wäre wettbewerbsfähig, Deutschland würde Europa noch weiter stärken, als es schon ist. Da müssen wir hingehen und wirklich aufhören mit diesem Ost-West und diese Grenze, diese mentale Grenze, die nach 35 Jahren Wiedervereinigung eigentlich total überflüssig Ein sein Appell sollte. Von Simona sie aber doch noch in den Köpfen am Ende ist. Dieses Gesprächs mit meinem Kollegen Christian Raab-Hansel. Und damit endet diese erste Stunde der langen Nacht zu unserem diesjährigen Denkfabrik-Thema Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? Hier folgen gleich die Nachrichten und dann würde ich Ihnen gerne weitere Ideen für eine gelingende Zukunft präsentieren. Und zwar geht es um die Podcasts im Deutschlandradio-Universum. Wie retten wir die Demokratie, das Klima und unsere Welt? Diesen großen Fragen widmen wir uns gleich. Es könnte alles so schön sein. Von diesem Konjunktiv wollen wir in den Indikativ, ins Machen wechseln und fragen, wie gestalten wir Zukunft? So zumindest das Thema der diesjährigen Denkfabrik im Deutschlandradio. Und zu tun gibt es viel, auf den verschiedensten Ebenen, angefangen bei der Demokratie, Cybersicherheit hin zu Migration und Klimawandel. Alles wahnsinnig komplexe Themen. Um da richtig eintauchen zu können, abseits von Nachrichtenminuten und halbstündigen Radiosendungen, haben wir in diesem Jahr auch wieder einige Podcasts produziert. Ein paar habe ich für diese Stunde herausgepickt. Sie erzählen von Problemen im Leben, die uns alle angehen, und von möglichen Lösungswegen. Mein Name ist Antran. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde dieser langen Nacht. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, aktuell kommt es aufgrund einer Cyberattacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen. Wir haben alle ausgehenden Verbindungen geblockt. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an diesem Problem. Diese Bandansage hörte man, wenn man Ende 2023 versucht hat, die Verwaltung von 72 Kommunen in NRW zu erreichen. Darunter Städte wie Siegen, Soest oder Bergisch Gladbach. Ein Hackerangriff hat ihre Systeme lahmgelegt. 72 Kommunen in NRW können also nicht mailen, Geburts- oder Sterbeurkunden ausstellen, Wohngeld überweisen, Steuern erheben oder Autos anmelden. Ihre Websites sind nicht erreichbar. Insgesamt 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Südwestfalen betrifft die Cyberattacke. So viele wie nie zuvor in Deutschland. Zero Day in Südwestfalen. So heißt der Podcast meiner Kolleginnen Annabel Brockhus und Felicitas Böselager. In 5 Folgen spüren sie den Ursachen dieser Hackerattacke nach und fragen, wie man unsere Behörden, die Verwaltung, uns Bürgerinnen und Bürger besser schützen kann vor Angriffen aus dem Internet. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus der ersten Folge Hackeralarm bei Nacht. Und die beginnt im Schlafzimmer von IT-Mitarbeiter Jörg Kowalke und seinem vibrierenden Handy. Es ist Sonntagnacht, als Jörg Kowalke verschlafen ans Handy geht. Wie der Kollege dann gesagt hat, wir haben verschlüsselte Dateien im Rechenzentrum gefunden, war mir schon klar, dass das eine sehr negative Nachricht sein wird und eine sehr negative Entwicklung, ja. Verschlüsselte Dateien sind kein gutes Zeichen. Vor allem nicht für den stellvertretenden Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, das verantwortlich für die Software von 72 Kommunen ist. Zum Beispiel von Siegen, Meinerzhagen, Olpe, Arnsberg, Brilon, Winterberg, Witten, Drohlshagen, Bad Berleburg, Freudenberg, Soest, Lippstadt, Wickede. Ja, ich glaube jetzt schon, dass ich sehr nervös geworden bin darüber. Ich schätze mal, dass ich alleine bis zum Morgen bestimmt 4-5 Tassen Kaffee getrunken habe dann in der Zeit zu Hause, weil man einfach weiß, da ist etwas passiert, was man nicht überblickt, was man auch nicht kontrollieren kann. Jörg Kowalke wird also mitten in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2023 geweckt, weil Daten verschlüsselt sind. Wir wissen mittlerweile, dass es ein Hackerangriff war. Zu dem Zeitpunkt weiß Jörg Kowalke das aber noch nicht. Der muss sich erstmal einen Überblick über die Lage verschaffen und setzt sich zu Hause in seinem Büro an den Computer. Eine halbe Stunde nach dem Anruf um 2 Uhr startet er die erste Videokonferenz. Die erste von unzähligen in den kommenden Tagen. Jetzt geht es darum, genau herauszufinden, welcher Teil des Rechenzentrums betroffen ist, welche Dateien verschlüsselt sind, wie groß das Ausmaß ist und wie man es jetzt eindämmen kann. In der Nacht arbeiten dann schon knapp 10 Leute der SIT daran. Sie entdecken, dass sehr viele Server betroffen sind und entscheiden schnell, diese Server herunterzufahren und vor allem die Verbindungen zu ihren Kunden zu kappen, also zu den Landkreisen, Städten, Gemeinden, die von der SIT betreut werden. Wir haben das auf der Bandansage gehört. Die SIT trennt auch das Rechenzentrum vom Internet. Alles zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr morgens. Das ist die schnelle Erste-Hilfe-Maßnahme, um den Angriff einzudämmen. Am Morgen informiert das SIT-Team auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Bundesamt für Informationssicherheit, den Landesdatenschutzbeauftragten. Und um herauszufinden, was passiert ist, wer oder was angegriffen hat, braucht die SIT Hilfe von IT-Forensikern. Die verfolgen digitale Spuren und sichern Beweise. In diesem Fall beauftragt die SIT die Firma AirTag aus Wuppertal, ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf solche Fälle und deswegen auch eine Notfallnummer hat. Jetzt ist es 8 Uhr morgens, Jörg Kowalke fährt in sein Büro nach Hemer. Und dann war ich ja schon irgendwie 6 Stunden auf den Beinen, dann hat meine Frau mich ins Büro gefahren und Brötchen besorgt für das Team, was jetzt hier am Standort war, und dann haben wir halt hier weitergearbeitet den ganzen Tag bis, ich glaube, 21.30 Uhr abends oder so. Also es war ein, wie viele Tage dann auch, war es ein langer Tag. Jörg Kowalke wirkt zurückhaltend. Er arbeitet schon seit 22 Jahren bei der SIT, seit 2 Jahren als stellvertretender Geschäftsführer. Zum Zeitpunkt des Hackerangriffs im Oktober gibt es niemanden über ihm. Der alte Geschäftsführer ist weg und der neue noch nicht im Amt. Und Jörg Kowalke mit allen Führungsaufgaben alleine. Muss einen Job machen, den er nie wollte. Und von daher war das jetzt schon eine sehr schwierige Situation, dass man jetzt trotzdem in der Maximalverantwortung war. Es waren ja jetzt, ich sag mal, sonst, was ist jetzt schon mal für einen stellvertretenden Geschäftsführer aufregend, wenn der mal einen Wirtschaftsplan alleine einbringen muss. Das war jetzt noch eher die leichteste Übung auf der ganzen Strecke. Aber Jörg Kowalke ist Triathlet, also zäh, hat Durchhaltevermögen. Ich bin jetzt so von der Persönlichkeit eigentlich nicht für aufgeben, sondern eher für Zähne zusammenbeißen und das Thema anpacken. Und ja, in dem Sinne habe ich jetzt auch versucht, diese Monate irgendwie zu überleben. Was er am ersten Tag kaum bewältigen kann, ist die Kommunikation. Alle wenden sich an die SIT, stellen Fragen, die er noch nicht beantworten kann. Wie konnte das passieren? Sind Daten geklaut worden? Wann laufen die Systeme wieder? Das ist ja ein großes Problem in der Frühphase dieser Krise gewesen, dass wir viele Sachen selbst gar nicht wussten. Das beschlägt sich ja auch auf die Kommunikation und das Kommunikationsverhalten gegenüber den Kunden und Mitgliedern nieder. Und die Presse kam natürlich auch schon, und also die Medien insgesamt, da ist ja ein Ansturm auf uns hereingeprasselt, den man sich jetzt so auch gar nicht vorstellen kann. Auf einmal steht der WDR vor der Tür und er muss Interviews geben. Die Überforderung, von der Jörg Kowalke im Nachhinein erzählt, sehen wir ihm nicht an. Zumindest nicht in dem Interview mit der Lokalzeit Südwestfalen, was gleich am Montagabend, am 30. Oktober im WDR läuft. Jetzt live aus Siegen. Ihre Lokalzeit Südwestfalen. Wir haben inzwischen identifiziert, dass es sich um einen Erpressungstrojaner handelt. Das heißt, man droht damit und hat es auch teilweise mit Erfolg geschafft, Daten zu verschlüsseln. Und klassisch steckt dahinter eine Lösegeldforderung von Hackern, die über das Darknet dann Kontakt suchen. Wie die Hacker in die Systeme gekommen sind, dass es eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle gab, weiß die SIT an dem Montag noch nicht. Dass es ein sogenannter Ransomware-Angriff ist, bei dem Angreifer Dateien verschlüsseln und sie nur gegen Lösegeld wieder freigeben, ist aber ziemlich schnell klar. Denn die Hacker hinterlassen auf den Servern einen Erpresserbrief. Absender des Briefes ist die Gruppe Akira. Aktuell eine der Top 5 Ransomware-Gangs. Darauf gehen wir in Folge 3 dieser Serie nochmal genauer ein. Jetzt geht es erstmal um den Brief. Hi friends. Whatever who you are and what your title is, if you're reading this, it means the internal infrastructure of your company is fully or partially dead. All your backups, virtual, physical, everything that we managed to reach are completely removed. Moreover, we have taken a great amount of your corporate data prior to encryption. Sinngemäß steht in dem Brief: Hi Freunde, wenn ihr das lest, haben wir eure Daten. Und jetzt wird's richtig zynisch. Well, for now let's keep all the tears and resentment to ourselves and try to build a constructive dialogue. Behaltet eure Tränen und euren Hass für euch. Lasst uns konstruktiv miteinander sprechen. Ganz schön unverschämt, oder? Das hat mich jetzt emotional schon eher kalt gelassen, was da drin stand. Was auch daran liegt, dass es für Jörg Kowalke irrelevant ist, weil er kein Lösegeld zahlen wird. Das ist ihm von Anfang an klar. Das rät auch das Bundesamt für Informationssicherheit in solchen Fällen. Es ist nämlich nicht gesichert, dass die Daten tatsächlich wieder entschlüsselt werden, wenn man zahlt. Außerdem hat es auch was mit dem Konstrukt der SIT zu tun, dass sie kein Lösegeld zahlen kann. Die SIT ist nämlich ein Zweckverband. Das heißt, die 72 Kommunen sind nicht nur Kunden der SIT, sondern sitzen auch in den Gremien des Unternehmens. Und Kommunen als Teil des Staates sollen auf Lösegeldforderungen prinzipiell nicht eingehen. Uns ist geraten worden, auch keinerlei Kontakt aufzunehmen, weil dann auch gewisse Zeiten und Mechanismen laufen. Das heißt, man hat jetzt nicht endlos Zeit, damit irgendwem zu verhandeln. Und wer weiß, vielleicht hätten sie auch noch mal zu einem zweiten Schlag ausgeholt. Außerdem stellt sich später heraus, nicht alles, was in dem Brief steht, stimmt auch. Vor allem nicht, was die Daten angeht. Aber dazu mehr in Folge 3. Es ist immer noch der erste Tag nach dem Hackeralarm. Die Server sind inzwischen abgeschaltet, die Verbindungen zu den Rathäusern gekappt. Und damit auch die Mailadressen und teilweise die Telefonanschlüsse der betroffenen Kommunen. Die Kommunen sind also nicht mehr erreichbar, weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die SIT. Die muss aber alle Kommunen informieren, einzeln. Der Kundenservice versucht es über private Handynummern von Bürgermeistern, Landräten, IT-Verantwortlichen. Er erreicht aber nicht alle am Montag und schaltet zur Sicherheit die telefonische Bandansage, die wir am Anfang der Folge schon gehört haben. Aktuell kommt es aufgrund einer Cyberattacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen. Dieser Totalausfall der Kommunikation macht der SIT klar, das Wichtigste ist, so schnell wie möglich neue Kommunikationswege aufzubauen. Notfall-Mail-Adressen, Notfall-Websites für die einzelnen Orte. Die SIT engagiert außerdem Profis für Krisenkommunikation. Kommunikation wird das Thema der nächsten Wochen. Aber nach 20 Stunden Arbeit ist für Jörg Kowalke am 30. Oktober erstmal Schluss. Meine Frau hat mich dann auch wieder abgeholt, weil ich dann nach der langen Zeit kein Auto fahren sollte. Die passt dann schon gut auf mich auf. Also an dem Abend kann ich das jetzt nicht sagen, ob ich tot ins Bett gefallen bin oder noch Gedanken gekreist haben. Aber ich kann sagen, dass das in den Wochen danach immer wieder der Fall gewesen ist, weil man halt ja schon dieses außerordentliche Ereignis jetzt hier persönlich verantwortlich dann auch managen muss. Und es eben keinerlei Routine in diesem Thema gab. Dass man keine Routine hat bei einem Hackerangriff in diesem Ausmaß, ist klar. Aber es gibt für sowas Notfallpläne, die zum Beispiel genau festlegen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist, wer informiert werden muss, was als erstes repariert werden muss, welche Zwischenlösungen man parat haben sollte, bis alles wieder normal laufen kann. Die SIT hat auch einen Notfallplan. Das Unternehmen selbst kann noch arbeiten. Wir haben unsere eigene IT separiert vom eigentlichen Rechenzentrum und wir waren jetzt nicht im Fokus des Angriffs. Das heißt, wir waren soweit erstmal arbeitsfähig. Aber der Notfallplan der SIT geht nicht weit genug, zumindest nicht mit Blick auf die Kommunen. Es ist zum Beispiel nicht klar festgelegt, welche Dienstleistungen und Behörden als erstes wieder richtig laufen müssen. Ist es das Jugendamt, die Sozialhilfe, die Ausländerbehörde? Das hätte die SIT für den Fall eines Hackerangriffs vorab klären müssen. Stattdessen entscheiden die Mitarbeitenden der SIT erst in Woche 2 darüber im sogenannten erweiterten Krisenstab. Darin sitzen Vertreter aus den Kreisverwaltungen und den größten Städten. Aus Sicht der Kommunen verlieren sie dadurch wertvolle Zeit. Wir haben das am Ende dort demokratisch abgestimmt und sind dann am Ende zu einer Liste von Verfahren gekommen, die wir jetzt in einer ersten Prioritätswelle wieder zur Verfügung stellen wollen. Sozialhilfeleistungen, Asylanträge, Aufenthaltstitel, Hochzeiten, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Reisepässe und Personalausweise, Haushaltsplanung und Abrechnung der Kommunen, Fahrzeugzulassungen, Führerscheine. Unter anderem diese Dienstleistungen sollen als erstes wieder laufen. Es ist aber noch nicht klar, wann sie wieder richtig funktionieren oder zumindest eine Zwischenlösung da ist. Das wird zum Teil Monate dauern und zu Ärger mit den betroffenen Kommunen führen. Dabei versucht die SIT direkt zu Beginn die Probleme der Bürgerinnen und Bürger mitzudenken. Zum Beispiel, wenn sie bestimmte Fristen nicht einhalten können, weil die Ämter down sind. Nehmen wir erstmal das Thema Umtausch der alten Führerscheine. Manche Menschen sollten den alten Lappen spätestens bis zum 19. Januar umgetauscht haben. Durch den Ausfall jetzt der Software konnten halt seit 30.10. keine Führerscheine mehr umgetauscht und ausgegeben werden. Und dafür jetzt eine Fristverlängerung zu beantragen, das haben wir beispielsweise über diesen Meldekopf initiiert. Meldekopf, so heißt eine Stelle in der Landesregierung, die nach dem Hackerangriff eingerichtet wird und nur dafür da ist, Sonderregelungen für die Region Südwestfalen zu finden. Ein anderes Beispiel ist, wer in Siegen wohnt und ganz dringend einen Pass braucht, darf ausnahmsweise ins benachbarte Kirchen in Rheinland-Pfalz fahren und sich dort einen ausstellen lassen. Solche Workarounds muss die Landesregierung absegnen. Es passiert in den ersten Wochen sehr viel gleichzeitig. Die IT-Forensiker und die Polizei suchen auf den Servern, wie weit die Hacker vorgedrungen sind, ob sie Daten geklaut haben. Die Angst, die Daten von 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern könnten im Dark Web landen, schwingt am Anfang immer mit. Andere SIT-Mitarbeiter suchen Lösungen, wie die Kommunen wieder ans Laufen gebracht werden können, sei es über Umwege. Aber auch an den Wiederaufbau denken die Techniker schon. Die Bürgermeister haben unterschiedliche Prioritäten, weil sie auch unterschiedlich von dem Hackerangriff betroffen sind. Und verantwortlich ist eben Jörg Kowalke. So gab es halt immer viele Unsicherheiten bei vielen Entscheidungen. Und man fragt sich natürlich dann auch ein paar Mal, ob man alles richtig macht. Es gab ja jetzt so gesehen keine Blaupause. Und das war jetzt auch für mich in den ersten, möchte ich jetzt mal sagen, 3-4 Wochen so das Belastendste. Kowalke arbeitet die Wochenenden durch, macht keinen Sport mehr, nimmt keinen Urlaub. Erst 6 Wochen nach dem Hackeralarm, am 2. Advent, haben die SIT-Mitarbeiter wieder ein Wochenende frei. Die Weihnachtsfeier wird abgesagt. Für die Mitarbeiter war das schon eine sehr belastende Situation, weil viele ja langjährig hier sind und sich in hohem Maße mit dem hier identifizieren und dann so eine Katastrophe passiert. Wir haben dann relativ rasch auch eine Psychologin seitens des Betriebes halt zur Verfügung gestellt, wo jeder aus diesem Krisenteam, der Bedarf hatte, sich da beraten zu lassen konnte, da Sitzungstermine wahrnehmen. Die SIT hat 350 Mitarbeiter. Wer zum Beispiel im Rechenzentrum arbeitet, hat in den ersten Wochen nach dem Angriff besonders viel zu tun. Wer weniger zu tun hat, weil sein Arbeitsbereich durch den Angriff lahmgelegt wurde, versucht sich anders einzubringen. Mit Kochen, Protokoll führen, Sachen von A nach B bringen. 3 Wochen nach dem Hackeralarm gehen die Telefone in Siegen wieder. Nach einem Monat steht die Software für Sozialhilfe wieder zur Verfügung. Wir haben jetzt 4 Wochen hier wirklich versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und jetzt haben wir mal endlich was, was wir vorzeigen können. Die ersten Wochen nach dem Hackeralarm am 29. Oktober sind für die SIT extrem. Auch weil sie weiß, wie groß die Folgen für ihre Kunden sind. Die 72 Kommunen in Südwestfalen. Eine der betroffenen Kommunen ist die Stadt Siegen. Wie sich der Zero Day dort auswirkt und wie die Verantwortlichen um Lösungen ringen, hören Sie in der 2. Folge des Podcasts, gehostet von meinen Kolleginnen Felicitas Böselager und Annabel Brockhus. Wer rettet die Erde? Dieser großen Frage widmet sich die 3. Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science. Es geht um die Renaturierung der Erde, Geoengineering und Artenschutz durch Rattenjagd. Ratten, Hermeline und andere eingeschleppten Raubtiere bedrohen die heimische Tierwelt Neuseelands. Zig Vogelarten sind wegen ihnen bereits ausgestorben. Welchen wahnsinnigen Plan der Zoologe James Russell nun verfolgt, um das Artensterben in Neuseeland zu stoppen, das erzählen Host Sophie Stiegler und Biologe Dr. Lennart Pyritz in dieser gekürzten Folge von Deep Science. Das Problem der invasiven Arten kennt man ja, das gibt's in allen möglichen Ecken der Welt. Also eine neue Art kommt irgendwo an, kommt besser klar als die einheimischen Arten und verdrängt die dann auch. Also drängt die immer weiter zurück bis zum Aussterben. Und von allen jemals ausgestorbenen Arten sind die meisten wegen invasiven Arten ausgestorben. Nicht nur, aber die invasiven Arten gehören zu den Hauptursachen dabei. Wie groß diese Bedrohung tatsächlich ist, das wird Anfang der 2000er dann ja im wahrsten Sinn des Wortes sichtbar. Da haben nämlich Forscher in Neuseeland angefangen, damals neue automatische Kamerafallen an Vogelnestern anzubringen. Und was die aufgezeichnet haben, das war nichts für schwache Nerven, sagt James. Every one of these cameras would just show a rat would just wander along even the tiniest of branch and go out and just clean out the nest. And we got these quite horrific pictures really of birds being eaten alive. Auf jeder dieser Kameraaufnahmen, da war eine Ratte zu sehen, die noch den kleinsten Ast entlang gewandert ist, um da eben ein Nest am Ende dieses Astes auszuräumen. Wirklich schreckliche Bilder, auf denen Ratten die Vögel teilweise bei lebendigem Leib gefressen haben. Und das war eindeutig die Ursache des Problems, dass die Vogelbestände zusammengebrochen sind, sagt James. I also think really unjust as well. These birds are supposed to be in New Zealand and supposed to be native and here you have them being eaten alive in their sleep. Er hält das für ungerecht. Diese Vögel, die sind in Neuseeland heimisch und die werden aufgefressen, während sie friedlich auf ihrem Ast sitzen. Oh, ich habe jetzt dieses Bild im Kopf von so einer Ratte, die in so einem Nest sitzt und aus ihrem Mundwinkel zappelt noch so ein halbes Küken raus. Ich glaube, diese Bilder will einfach niemand sehen. Und dass das, was mit James auch macht, das hört man. Das Thema bewegt ihn wirklich. Er will die Vögel schützen, die er eben seit seiner Kindheit so liebt. Und dafür hat er tatsächlich dann auch Gelegenheit, und zwar als er gerade mit dem Biologiestudium fertig ist. Da hört er nämlich, dass die University of Auckland eine Doktorarbeit ausgeschrieben hat und die soll untersuchen, wie verhält sich eigentlich eine einzelne Ratte, die auf einer rattenfreien Insel ankommt? Was macht die da? Und wenn die einmal dort ist, wie bekommt man die dann möglichst schnell wieder eingefangen? Also James bewirbt sich für diese Doktorarbeit, ja? Eigentlich ist das ja nicht das, was er sich ursprünglich vorgestellt hat. Er ist ja ein Vogelfan. Aber dann wird ihm klar, ich muss ja gar nicht direkt mit den Vögeln arbeiten. Das Beste, was ich für die eigentlich tun kann, das ist die Raubtiere beseitigen, die die Nester der Vögel plündern. Könnte doch interessant werden, denkt er sich. Und auf jeden Fall ein gutes Gesprächsthema für Partys. I can tell people, I put rats back on islands. Wenn er erzählt, ja, ich bin Wissenschaftler, dann rechnen die alle erstmal damit, oh, jetzt kommt irgendwas Langweiliges. Und dann sagt er, hey, Moment mal, ich setze Ratten auf Inseln aus. Ja, und das macht er dann auch tatsächlich. Am 12. November 2002 setzt James Russell dann tatsächlich seine erste Ratte aus auf Motuhurupapa. Das ist eine kleine, ziemlich hügelige Insel, so groß wie 14 Fußballfelder ungefähr. Also so, dass man ungefähr in einer halben Stunde oder so außen rumlaufen kann? Auf jeden Fall eine kleine Insel, aber eine der wenigen Inseln in der Region, die noch vollständig von einheimischem Wald und Buschwerk bedeckt ist. Da sind auch Bäume bis 20 Meter Höhe, das ist eine felsige Küste. Und die ist erst seit kurzem rattenfrei, so seit 2 Jahren. Was auch noch ein Vorteil ist, die Insel, die ist in Privatbesitz. Die gehört der Familie Neureuther. Und die Neureuthers, die haben auf der Nachbarinsel auch noch ein Ferienhaus. Das heißt, insgesamt überschaubare Genehmigungen und kein großer öffentlicher Widerstand zu erwarten, wie das bei so einem ja doch ungewöhnlichen Projekt vielleicht sonst zu erwarten gewesen wäre. Und diese Ratte, die er aussetzt, die ist eine von 5 Wanderratten, die James auf einer anderen Insel, wo es noch Ratten gibt, gefangen hat. Die hat er mit Schokolade geködert und dann dahin gebracht. Allerdings gleich die erste, die er aussetzt, die sollte unter dem Namen Reza berühmt werden und nicht zum Guten für James. Das war eigentlich ein ziemliches Desaster. The first rat gave us a lot of very interesting information that we hadn't been expecting. And at the time, it was a litany of disaster, what Razza the Rat had got up to. Razza the Rat klingt so ein bisschen wie ein Disney-Film oder so. Wo kommt der Name denn her? Also den Namen hat James' damalige Freundin dieser Ratte gegeben. Warum, das weiß er auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall setzt James Razza, das ist ein Rattenmännchen, aus, um zu beobachten, wie er sich dort verhält auf dieser kleinen Insel, wie er die erkundet und wie er sich dann auch am Ende möglichst gut und schnell wieder einfangen lässt. Also James schafft sozusagen eine künstliche Invasion. Und wie stellt er dann sicher, dass Razza nicht einfach abhaut? Razza hat ein Funkhalsband und James hat eine Peilantenne, mit der er dieses Funkhalsband orten kann. Er hält das also in die Luft und wenn er in die passende Richtung weiß, wo die Ratte sich aufhält, dann hört er so ein Ping-Signal. James nennt das Ganze scherzhaft seinen ersten 9-to-5-Job. Um 9 Uhr abends wohlgemerkt. Ach so, 9-to-5 genau, nachts. Durch die Nacht geht er los, läuft er über diese kleinen Waldwege auf der Insel, sucht dieses Ping-Signal von Razzas Halsband mit seiner Antenne und schreibt jede Stunde bis 5 Uhr morgens auf, wo die Ratte sich aufhält. I'd be walking through these small forest tracks, waving a radio antenna in the air and trying to find out which direction it was beeping the strongest to know where Razza the Rat was hiding out that night. Und was findet er so raus, was Razza da auf der Insel treibt? Der erkundet diese Insel systematisch. Innerhalb von einer Woche hat er die ganze Insel bewandert. Also es läuft gut. Das sind ja genau die Daten, die der James da sammeln wollte. Aber dann kommt der Tag, an dem James Razza wieder einfangen will. The whole proposal to these private island owners, the Neureuther family, was predicated on the fact that yes, we guarantee I can catch the rat again and no, it won't swim to the other island where the family had their holiday house. Er hatte natürlich auch diesen Inselbesitzern der Familie Neureuther versprochen, klar, wir garantieren, dass ich die Ratte wieder einfangen kann, die wird nicht auf die andere Insel schwimmen, wo diese Familie eben ihr Ferienhaus hat. Aber dann funktioniert plötzlich Razzas Sender nicht mehr. And unfortunately, Razzas transmitter stopped working. Oh nein! Okay, als hätte Razza irgendwie geahnt, dass James ihm jetzt ausgerechnet jetzt an den Kragen will. Ja, ist eine ziemlich spektakuläre Flucht. Keiner wusste mehr, wo die Ratte jetzt tatsächlich ist. James sucht also, aber er bekommt Razza nicht zu Gesicht. Das geht 4 Wochen lang so. Und dann melden sich plötzlich die Neureuthers von der Nachbarinsel bei ihm. How's it going with your study? Ja, dumm die dumm, passt alles, sagt James. Und dann sagen die Neureuthers aber, we've got a sign that there's a rat on our island. And I went, that's interesting. Es sieht jetzt so aus, als hätten wir eine Ratte hier bei uns auf der Insel. Oh oh. Aber cool, wie er einfach sagt, ja, interessant. Ich komm mal vorbeigucken. Pokerface. Ja, also die Neureuthers, die haben so eine Art Waschecke draußen bei ihrem Ferienhaus, da wo sie sich zum Beispiel die Hände waschen können. Und da in der Seife, da finden sie Knabberspuren einer Ratte und genau da gräbt James dann eine Falle in den Boden ein. So it's a flat trap dug into the ground a little, so Razza would just think he's walking over the ground and he'd be focused on the penguin. Razza soll also denken, er würde da ganz normal über den Boden laufen und sozusagen nur Augen haben für diesen für Ratten wohlriechenden Pinguinköder, der hinter der Falle liegt. Und wenn er sich dann auf den Leckerbissen stürzt, so as he jumped at the penguin trying to get this amazing nutritious food, he would set off the trap. Dann löst er die Falle aus. Ja, und? And that was indeed where we found him the next day, caught in the trap. Also da haben sie Reza tatsächlich mitgefangen und finden ihn da am nächsten Tag. Genau. Die Falle, die bricht Reza das Rückgrat und er ist auf der Stelle tot. James hat ihn also wieder 18 Wochen, nachdem er ihn ausgesetzt hatte, hunderte Meter entfernt, auf einer anderen Insel. Armer Reza. Aber kann jetzt nicht unbedingt jede Ratte von sich behaupten, gleich zwei Inseln erobert zu haben und trotz dieser Rundumüberwachung mit Hightech. Naja, vielleicht nicht Hightech. Ja, vielleicht zur damaligen Zeit schon. Okay. Naja, nee, stimmt auf jeden Fall. James hat auch wirklich großen Respekt vor Reza. Also im Rückblick liefert diese Tragödie eigentlich viele wertvolle Erkenntnisse für ihn und für die Wissenschaft. Und zwar, dass Ratten 400 Meter, soweit waren die Inseln auseinander, übers offene Meer schwimmen können und das offenbar gezielt. Also er sagt, Reza ist ja wahrscheinlich nicht reingefallen, sondern er vermutet, er hat nach Artgenossen gesucht. Rezas Verhalten hat eben gezeigt, wie eine einzelne Ratte so eine neue Insel ganz systematisch erkundet und dass man letztendlich vielleicht gar nicht so viele Fallen braucht, um die wieder einzufangen, sondern man braucht den richtigen Köder und das Wissen, wo man die aufstellen muss. Und 2015 schreibt er dann mit Kollegen, ja, man könnte vielleicht sagen, so eine Art Manifest, in dem er eben diese Idee eines Neuseelands ohne Ratten, Possums und Hermeline von unterschiedlichen Seiten her beschreibt. Und daraus wird dann dieses Programm Predator Free New Zealand 2050. Ja, und dieses Programm, das sagt eben wirklich, bis 2050 sollen in ganz Neuseeland, auf allen Inseln, die dazugehören, alle Ratten, Hermeline und Possums verschwinden. Artenschutz durch Rattenjagd. Wie invasive Arten in Neuseeland gestoppt werden sollen, davon erzählt die Geschichte des Zoologen James Russell und der entlaufenen Forschungsratte Reza. Die ganze Folge und noch mehr wahnsinnige Geschichten aus der Kategorie Wir retten die Erde mit verrückten Ideen können Sie hören in der dritten Staffel des Podcasts Deep Science. Von der Welt verkleinern wir jetzt nochmal den Radius und schauen auf Deutschland. 130 Liter. So viel Trinkwasser verbrauchen wir hier im Durchschnitt jeden Tag. In dem wasserreichen, von Flüssen durchzogenen Deutschland kann man sich kaum vorstellen, dass unser Wasser irgendwann nicht mehr reichen könnte. Dabei ist es in manchen Regionen Deutschlands schon bittere Realität. Denken wir an Teile Brandenburgs, wo der Regen längst nicht mehr reicht und in den Sommermonaten das Bewässern von Gärten und Sportanlagen teilweise verboten wurde. Wasser ist eine umkämpfte Ressource in Deutschland. Wo und wie genau, untersucht der Podcast 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. In dem reisen wir durch Deutschland und landen unter anderem in einem niedersächsischen Schweinestall. Was der mit unserem Trinkwasser zu tun hat, erfahren Sie von Anastasia Rohn und Landeskorrespondent Bastian Brandau. Wir sind in großen Knieten im Landkreis Oldenburg. Plattes Land, viele Felder, kleine Flüsse und Kanäle dazwischen und viel, viel intensive Tierhaltung. Natürlich riecht es nach Schwein. Das ist ganz normal. Oh, das haben sie, wenn 900 Menschen auf einem Platz sind, riecht es auch nach Mensch. Ja, das ist Heinz Erdmann, Anfang 60. Den Hof hat er von seinen Eltern übernommen. Hier in diesem Stall befinden sich 900 Schweine. Und es ist jetzt nicht so ein ganz alltägliches Haltungsverfahren. Wir haben hier Großbuchten. Jede Bucht beinhaltet 300 Schweine. Alle 4 Monate bekommen wir neue Ferkel. Und also sind 4 Monate ist der Stall mit einem Durchgang belegt. Also Durchgang, das bedeutet, nach 4 Monaten ungefähr werden die Tiere dann abgeholt und zum Schlachthof gebracht. Und dann wird der Stall gereinigt und der nächste Durchgang geht los. Also die nächsten Ferkel werden aus einem Zuchtbetrieb angeliefert, in dem Fall aus Dänemark bei Heinz Erdmann und so weiter und so weiter. Alles eher nichts für Vegetarier hier. 2 solcher Ställe hat er, also Platz für etwa 2000 Schweine. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, da fällt jede Menge Gülle an. Wir sind auf einem konventionellen Hof unterwegs, also kein Bio. Haltungsstufe 2 macht Heinz Erdmann, das heißt, die Schweine haben etwas mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Und er selbst muss da gar nicht mehr so viel machen. Er schaut nach dem Rechten, morgens, abends so ungefähr. Und wenn es irgendwo klemmt oder der Stall zu warm ist oder zu kalt, dann meldet sich die App auf dem Handy und dann kann er reagieren. Also alles ist da automatisiert in den Ställen, von der Fütterung bis, und das ist jetzt wichtig für uns, zum Auffangen der Gülle. Und genau, jetzt nochmal die Gülle, die läuft hier automatisch ab und wird auch gesammelt. Die wird hier unter den Schweinen, den perforierten Boden, da fällt die durch und die wird gesammelt. Die haben ein Jahr Lagerraum und dort wird die jetzt im Frühjahr wird die ausgebracht. Wir hier auf dem Betrieb haben nicht ganz so viel Fläche. Es wird auch viel exportiert, sage ich mal so. Es wird viel abgefahren. In Regionen, wo halt Gülle nicht so viel vorhanden ist, dort ist der Nährstoff sehr gefragt. Ist auch ein Volldünger, Schweinegülle. Ist alles drin, Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium, Kalk, dort ist alles drin und der wird sehr gerne genommen. Es ist ein Hof, wie es sie sehr viele gibt, zwischen Oldenburg und Osnabrück. Heinz Erdmanns Hof liegt im Landkreis Oldenburg und noch höher ist die Schweinedichte in den südlich daran angrenzenden Landkreisen Kloppenburg und Vechta, dem sogenannten Schweinegürtel. Das ist die Gegend, in der immer noch deutlich mehr Schweine leben als Menschen. Und diese Gülle, die ist an sich ja auch erstmal nicht schlecht ist, das sagt ja auch Heinz Erdmann. Nein, das ist ein guter natürlicher Dünger, der eben alles enthält, was die Pflanzen so brauchen, um zu wachsen. Ja, und wenn mit dem gedüngt wird, was die Tiere ausstoßen und nicht mit Kunstdünger, dann ist es ja eigentlich Kreislaufwirtschaft in ihrer besten Form. Aber das Problem ist eben, wenn es zu viel davon gibt. Ja, zu viel. Das ist auch zu viel Gülle bei Heinz Erdmann. Das ist nämlich so viel, dass er das allein auf seinen Feldern nicht ausbringen kann, ne? Ja, genau, richtig. Also er fährt natürlich seinen Dünger auch auf seinen Feldern aus. Aber knapp 2000 Schweine, die machen deutlich mehr Mist, als er auf seinen 60 Hektar ausbringen kann. Und da liegt eben das Problem. Seitdem die Bauern nicht mehr nur ein paar oder wenige Dutzend Schweine halten, sondern Tausende, gibt es zu viel Gülle in der Region. Und wie oft fährt er da so raus? Also erstmal gibt es Gesetze, wann gedüngt werden darf. Früher haben die Landwirte durchaus das ganze Jahr Gülle aufs Feld gebracht, einfach um die loszuwerden. Aber wenn da nichts wächst, im Winter also, dann fließt einfach alles ab. Also gilt längst, vor dem 1. Februar dürfen Heinz Erdmann und seine Kollegen gar nicht mit Gülle düngen. Also Heinz Erdmanns Hof ist mit der letzten Ausweitung auch in die roten Gebiete gerutscht. Darüber ist er natürlich auch nicht glücklich. Das Thema begleitet ihn schon, seitdem er den Hof übernommen hat. Und damals, so hat er mir das erzählt, ist man damit noch anders umgegangen. Da hat man die Gülle teilweise eben auch im Winter ausgebracht, obwohl da ja gar nichts wächst auf den Feldern. Immer dann halt, wenn der Behälter voll war, man hat die Gülle sozusagen einfach entsorgt. Die Messmethoden wurden besser, das hat man jetzt später festgestellt. Also diese Sensibilisierung, das war seitens der Landwirte war das kein Problem und seitens des OVV, des Wasserversorgers auch nicht. Aber dann kamen die Werte und dann hat man gesagt, oh hoppla, das ist ja doch ein bisschen zu hoch. Ja, einige Wasserwerke sind dann Anfang der 90er Jahre auf die Landwirte zugegangen. In der Region von Heinz Erdmann ist das der OOWV, der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband. Immerhin ein ziemlich großer Wasserversorger im Nordwesten. Und die haben 1994 eine Kooperation gestartet mit den Landwirten, die dort arbeiten, wo sie eben das Trinkwasser gewinnen. Das Ziel, weniger Nitrat im Wasser. Damals war ich noch 30 Jahre jünger und junge Menschen kann man ja nun immer schneller mal für irgendwas begeistern. Und dann haben wir gesagt, ja, da muss man mitmachen. Nicht, dass uns das irgendwann eines Tages einholt und wir dürfen wir gar nicht mehr wirtschaften. Das war damals die ganz konkrete Sorge der Landwirte. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird uns möglicherweise verboten, etwas auf den Feldern anzubauen. Heinz Erdmann war also von Beginn an dabei bei dieser Kooperation. Eine der ersten Maßnahmen war übrigens, Auffangbecken für die Gülle zu bauen. Über die haben wir ja schon gesprochen. Damit mussten dann die Landwirte nicht mehr die Gülle auf den Feldern entsorgen. Wasserversorger und Landwirte haben dann zusammen einige Methoden entwickelt, um Nitrat sozusagen zu sparen. Und die wendet Heinz Erdmann auf seinem Hof auch an. Also, er düngt natürlich immer noch seine Felder, aber er und die anderen Landwirte, die schauen jetzt besser, wann sie düngen und wie. Er hat zum Beispiel sich auch entschieden, nicht mehr zu pflügen, weil man dabei eben sehr tief in die Erde geht und damit auch die Nährstoffe wie Stickstoff. Die versickern dann ins Grundwasser. Und das passiert eben weniger, wenn man nicht pflügt. Und Heinz Erdmann baut jetzt nach der Ernte nochmal Pflanzen an, die dann selbst später als Dünger dienen. Das ist sogenannter Gründünger. Genau, das Wort Gründünger heißt, man pflanzt eine Pflanze, die dann die nächste Pflanze düngst. So ist es. So ist es, ja. Praktisch durch den Gründünger werden die Restnährstoffe aufgesogen und wird auch Humus gebildet im Boden, der auch wieder die Nährstoffe halten kann, damit auch Wasserhaltevermögen größer wird über den Sommer. Und das ist ja gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn die Sommer trockener werden, ist es wichtig, dass der Boden viel Humus beinhaltet, damit wir auch die Feuchtigkeit speichern können. Auch das Schweinefutter ist optimiert, und zwar so, dass die Schweine möglichst wenig Stickstoff ausscheiden. All diese Maßnahmen wendet er an und dann wird einmal im Jahr gemessen. In der Regel, sagt er, hält er die Grenzwerte dabei ein. Für ihn und für die Umwelt also eine gute Sache. Aber wie das so ist auf dem Feld, das Wetter macht nicht immer, was man will. Das ist nicht planbar. Wenn wir einen trockenen Sommer haben, ist es schwierig, diese Werte einzuhalten, aber wir können es ja nicht planen. Und wie letzten Sommer waren Niederschläge genau zum richtigen Zeitpunkt. Dort ist es sehr gut gelungen, die Nährstoffe optimal zu verwerten. Aber wir versuchen das praktisch, dass wirklich diese 50 Milligramm eingehalten werden. Das ist die Voraussetzung, damit die Landwirte dann Geld bekommen, Ausgleichszahlungen, weil sie ja Nitrat sparen, aber letztlich weniger ernten. Und Heinz Erdmann sagt, er braucht ja auch selbst gutes Wasser für seine Tiere und Pflanzen. Das kann man auch der Allgemeinheit nicht verkaufen, dass wir da kein gutes Wasser produzieren und einfach Produkte produzieren und das Wasser steht da nicht im Fokus, das muss im Einklang passieren. So, ich mache diese Maßnahmen mit, die auf meinen Betrieb zutreffen und deshalb mache ich da auch mit. Ein Schweinebauer kämpft um sauberes Trinkwasser. Welche Rolle Düngeverordnung und EU-Gesetze dabei spielen, erfahren Sie in der ungekürzten Fassung. Alle Folgen von 130 Liter Streit um unser Trinkwasser können Sie nachhören in unserer Deutschlandfunk-App und überall, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. In Deutschland hat rund ein Viertel der Bevölkerung eine Einwanderungsgeschichte. Wiederum ein Viertel dieser Bevölkerungsgruppe erwägt laut einer Befragung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung bei einem Aufstieg der AfD aus Deutschland auszuwandern. Eine Zukunftsvision, die beunruhigt in Zeiten, in denen die Zufriedenheit mit der Demokratie sinkt, der demografische Wandel voranschreitet und wir schon heute die Auswirkungen des akuten Fachkräftemangels spüren. Der Podcast German Dreams von Mintu Tran und Yusuf Mirsad beleuchtet Biografien junger Menschen mit Einwanderungsgeschichte, so wie es die Hosts selbst sind. Sie fragen sich und ihre Gäste, warum bleiben in einem Land, in dem die laut Umfragen aktuell zweitstärkste Partei einen gar nicht haben möchte. Sie sammeln wortwörtlich German Dreams und damit Zukunftsvisionen, die nachdenklich stimmen und Hoffnung machen zugleich. Eine Geschichte ist die von Turgay Ünlü. Er wächst als jüngstes von 5 Kindern in einer türkischen Gastarbeiterfamilie auf, in der Geld immer knapp ist. Doch bevor ich hier zu viel verrate, lasse ich Turgay Ünlü am besten selbst sprechen. Sie hören eine gekürzte Version der 3. Folge German Dreams, die Geschichte von Gastarbeiterkind und Businessman Turgay. Ich musste von denen die Kleidungsstücke halt tragen. Und das war für unsere Eltern halt total normal gewesen. Mhm. Das wurde einfach immer weitergereicht. Und bei mir war halt auch immer so ein Punkt dann gewesen, der hat dann Nike-Schuhe gehabt, der hat Adidas-Schuhe gehabt. So, es gab ja immer wohlhabendere Kinder. Ich war froh, wenn ich überhaupt meine eigenen Schuhe bekommen hatte. Und das weiß ich noch ganz genau, wie riesig ich mich darüber gefreut hatte, dass ich dann von Deichmann wirklich ganz 0815 Schuhe, aber meine eigenständigen Schuhe dann gehabt habe. Und das war schon für mich dann so ein Wow-Effekt. Und ich habe die Schuhe dann voll gepflegt gehabt so erstmal und war voll unglücklich, als dann die Schnürsenkel dann so abgenutzt waren. Da war ich dann voll traurig darüber. Aber hattest du Victory-Schuhe? Ja, echt? Woher kennst du die Marke? Ich auch Deichmann-Schuhe hatte. Krass, ja, ja. Gleiche Kindheit. Es war wirklich Victory-Schuhe gewesen, ja, genau. Warum hatte jeder diese verdammten Victory-Schuhe? Wenn man nicht so viel Geld hat, um einfach Markenschuhe zu kaufen, waren es halt Victory-Schuhe. Naja, Turgay ist auf jeden Fall immer mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ihm irgendwas fehlt. Also seine Eltern, die hatten halt nicht viel Geld, die Mittel waren begrenzt, sein Vater, der hat in der Fabrik gearbeitet, seine Mutter hat geputzt. Beide hart geschuftet. Turgay spricht sehr liebevoll über seine Eltern. Also wirklich sehr liebevoll. Zum Beispiel hier über seine Mama. Meine Mutter war für mich immer die Heldin sowieso im Hause gewesen, weil die hat meine pflegebedürftige Schwester Fullzeit gepflegt. Mhm. Die war nebenbei noch putzen, die war nebenbei noch in einer anderen Lagerhalle am Arbeiten. Plus die hat die ganzen Kinder, die sie im Haushalt hat, um sich gekümmert. Ja. Und das war für mich eine Bärenleistung gewesen. Also das finde ich schon mal ziemlich konträr zu diesem Klischee, dass man sagt, ey, Kenneck, Eltern, der Vater geht arbeiten, die Mutter gehört in die Küche. Ja. So, die Frau war Malucherin, also die hat provided. Und ich bin jetzt ein bisschen aber hängen geblieben bei der pflegebedürftigen Schwester. Was ist da los gewesen? Da hast du tatsächlich schon gut zugehört, ne? Weil genau, um Turgay und seine Familie wirklich zu verstehen, was da los war, müssen wir über seine Schwester sprechen. Seine Schwester, die ist 11 Jahre älter als er. Und sie hat so einen angeborenen Herzfehler. Aber Turgays Schwester hat eigentlich eine ganz normale Kindheit verlebt, auch mit dem Herzfehler. Sie ist das einzige Mädchen im Hause, geht auf die Realschule. Und dann wird von den Ärzten der Familie irgendwann gesagt, also wenn ihre Tochter im Teenageralter ist, dann müssen wir noch eine finale OP machen, um eben diesen Herzfehler zu beheben. Die OP an sich lief auch gut, aber leider haben die Narkoseärzte einen Fehler gemacht gehabt und das Sauerstoff dann zuvor zum Herzen gegeben war und dadurch sie dann erstmal ins Koma gekommen ist. Und das hat dann 4 bis 5 Wochen dann sogar angedauert und das war dann so hart. Wie gesagt, ich habe diese Geschichten halt nur durch Erzählen, weil ich da halt kennengelernt, weil ich sehr klein war. Mhm. Ich müsste 3 oder maximal 3 normalerweise gewesen sein. Das Bild mit dem Polaroid-Foto, wo ich halt mit dem Ärztekoffer, mit dem Spieleärztekoffer da habe, war ja ist halt immer sehr präsent gewesen und ja, so war das dann. Und dann war sie im Koma und die Ärzte haben gesagt, hey, schaut mal, es ist leider so gelaufen, wie es ist. Die OP ist zwar gut gelaufen, aber durch den Narkosefehler sieht es nicht gut aus und sie ist im Koma. Und dann war es auch so weit, dass man gesagt hat, hey, Stecker ziehen. Also da war keine Hoffnung, aber meine Mutter war da total dagegen. Mhm. Dass dann wieder die Religion gebetet, immer vor dem Bett etc. Und wie geht es der Schwester da? Seine Schwester ist tatsächlich wach, sie lebt, aber sie ist seitdem halbseitig gelähmt. Und besonders schlimm ist diese Zeit auch für Togays Mutter. Also die Wochen, wo sie im Koma war, war mitunter die schlimmste Phase ihres Lebens definitiv. Also das war eine sehr harte Zeit gewesen, weil dann, du stellst ja alles ab. Also das heißt, du gehst ja nicht mehr dem normalen Alltag nach. Mhm. So, du hast jetzt ein Problem, nennen wir es mal, ne, so, dass deine Tochter ist, in einer sehr, sehr schwierigen Lage und dann dreht sich die Welt gar nicht mehr für dich. Also das war schon sehr, sehr hart. Aber man war dann sehr glücklich darüber, auch wenn sie gelähmt war halbseitig. Das war ja ein Wunder gewesen. Ja. Und wir haben es halt auch so wahrgenommen. Also unsere Schwester war für uns ein, es war ein Wunder. Bei mir war es halt so, dass man hat ja seine Schwester dann auch mitgepflegt, wo man dann älter wurde. Ja. Man hat sich ja auch mit um sie gekümmert. Ich weiß Tage, wo wir gemeinsame Fernsehabende oder was auch immer. Also jedes Lächeln von ihr, das war ja bei ihr wirklich so. Sie musste alles von neu lernen. Das heißt, meine Mutter hatte in dem Moment, wo meine Schwester wieder aufgewacht war aus dem Koma, ein neues Baby. Ja. Sie musste wieder neu lernen zu gehen. Sie musste wieder neu lernen zu sprechen und neu lernen zu essen. Und das hat ja meine Mutter dann immer mühselig dann immer versucht, dann ja, zu integrieren, zu machen. Und so gesehen war ich dann gar nicht mehr das kleinste Baby im Haus. Also ich war dann einfach nur noch irgendwo mittendrin. Mhm. Keiner hat mehr Zeit für mich gehabt, aber für mich war das dann gar nicht schlimm, weil ich habe ja gesehen, was da gemacht wurde. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, wir haben dich unter der Brücke gefunden, weil ich wollte nie Lehrerin werden oder Ärztin oder so. Ja. Ich wollte immer so kreativ sein und Geschichten schreiben und so. Das klingt bei dir ehrlich gesagt ähnlich. Krass, also ich habe gerade voll das Déjà-vu-Erlebnis, wo du das gerade gesagt hast. Also meine Mutter hat damals zu mir gesagt, hey, wir haben dich in der Mülltonne gefunden, weil du nicht zu uns in die Familie reinpasst, aber total im positiven, im lustigen Sinne, weil ich meinte immer so, Mama, ich bin ganz anders als ihr und so. Und dann meinte sie mal so spaßhalber, hey, du weißt es gar nicht, wir haben dich in der Mülltonne gefunden. Und das war mal, musste ich mal drüber lachen. Aber er hat sich dann dadurch abgegrenzt von seinen Brüdern? Also erstmal, der war ja auch deutlich jünger als seine Geschwister. Also nur mal als Beispiel, sein ältester Bruder, der ist 13, 14 Jahre älter als der. Und er hat dann ganz schnell gemerkt, er kann da auch raus. Also indem er sich einfach in der Schule anstrengt. Irgendwie kam ich teilweise dann wirklich mit guten Noten dann nach Hause. In gewissen Fächern, gerade in der Anfangszeit. Insbesondere in Mathematik, weil ich bin halt bilingual aufgewachsen mit Deutsch und Türkisch im Elternhaus. Und da gab es dann erstmal eine Schwäche im Fach Deutsch. Und ich habe dann knallhart eine Hauptschulempfehlung bekommen, was ich aber gar nicht rigoros nicht eingesehen habe. Und ich weiß noch, meine Lehrerin, ich habe das auch irgendwie so ganz horrormäßig noch immer vor Augen. Sie ist immer so eine böse Person immer gewesen mit so einer Brille. Und das war immer, also dieses Bild geht irgendwie aus meinem Kopf nicht raus, weil es gab nur dieses Schreiben für mich. Ich habe dann nur gesagt, aber ich weiß um meine Qualitäten, ich weiß, was ich kann und ich weiß die Gründe, warum das so ist. Und ich weiß definitiv, dass ich zumindest auf die Realschule gehen kann, um mir alle Optionen freizuhalten für später Abitur etc. pp. Mhm. Sie wollte kein, also es ist nur ein Schriftstück. Und das Entscheidende ist ja, aber rechtlich gesehen ist jedes Elternteil frei. Man könnte auch einfach mit einer Hauptschulempfehlung auch aufs Gymnasium schicken. Aber hätten meine Eltern diesen pädagogischen Rat befolgt, wäre nicht das aus mir geworden, was ich jetzt bin. Und das ist halt das Traurige daran. Dieser Weg ist ja jetzt nach dem Abitur auch noch nicht vorbei. Er überlegt sich dann, was will ich eigentlich studieren? Und er entscheidet sich dann für Jura. Nein, Alter, warum will jeder mit Hauptschulempfehlung Jura studieren? Meine Schwester auch. Ist das so? Ach so, ja. Deine Schwester auch. Der hat dann auch Hauptschulempfehlung, war auch schlecht in Deutsch damals, aber hat jetzt Jura studiert. Aber warum hat er sich für Jura entschieden? Also bei ihm hat das tatsächlich auch mit seiner Kindheit zu tun. Du erinnerst dich noch an seine Schwester, ne? An die Schwester, die halbseitig gelähmt war. Genau, die zu Hause ist. Genau, und seine große Schwester. Da war es ja so, sein Vater hat versucht, die Ärzte tatsächlich zu verklagen nach diesem Ärztefehler. Und es war alles total schwierig. Also das war einfach einer der Gründe, warum Turgay beschlossen hat, dann Jura zu studieren. Einfach, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, nicht nur für seine Familie, aber auch für andere. Also er schreibt sich dann an der Universität in Hannover ein und pendelt tatsächlich jeden Tag von Pferden nach Hannover zur Uni, um zu Hause dann auch für seine Familie da sein zu können und seine Schwester mitpflegen zu können, trotz Studium. Dann kommt ein Zeitpunkt, da bereitet er sich tatsächlich gerade für sein erstes Staatsexamen vor, als er einen Anruf bekommt. Ja, da war ich in der Tat in der Bibliothek. Sorry. Ja, da kam dann ein Anruf. Torgay, du musst schnell zurückkommen. Mhm. Deine Schwester ist in der Notaufnahme. Naja, direkt in den Zug eingestiegen. Und dann ging das leider halt auch alles sehr schnell. Und ist meine Schwester verstorben. Also ihr ging es einfach schnell. Also bei meiner Schwester muss man halt wissen, solche Menschen, die halbseitig gelähmt sind, sind, wenn sie zwar 36 war, war sie quasi wie 72. Also das ist dann vom Körper her eine ganz andere Situation. Und das war dann halt Körperversagen. Also Organversagen bei gewissen Sachen dabei gewesen. Von einfach so. Also ihr war übel schlecht. Meine Mama hat ihr einfach ihre Tasche gepackt fürs Krankenhaus, haben einen Krankenwagen gerufen und dann ging alles ganz schnell. Krass. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Man hört ihm auf jeden Fall an, wie sehr er ihn das mitgenommen hat. Er hat ja quasi seine Schwester nie richtig gesund erlebt. Und ist ja auch mit seinen Brüdern aufgewachsen und dann hat er seine einzige Schwester verloren. Ja, man hat wirklich gemerkt, wie belegt seine Stimme jetzt auch war, als er davon erzählt hat. Ne? Der Tod von seiner Schwester hat ihn vollkommen aus der Bahn geworfen. Also er hat mir erzählt, in der Zeit war er wirklich ein emotionales Wrack. Und die Uni, was hat er damit gemacht? Hat er das pausiert? Nee, weil er hat sich dann in dem Moment tatsächlich gesagt, ich zieh das durch. Sein Argument war immer, ich habe jetzt bis hierhin gekämpft und ich kämpfe jetzt weiter, auch wenn ich jetzt diese Situation in der Familie habe. Er hat sein Examen einfach trotzdem machen wollen und ist dann auch wirklich knallhart durchgefallen bei seinen ganzen Klausuren. Hat es nicht geschafft. Er hat aber dann seine Prüfung nochmal wiederholt und hat das Staatsexamen dann im zweiten Anlauf geschafft. Okay, also ganz kurz, ne? Ich kenne Turgay. Ja. Ne? Aber ich habe ihn nie als Anwalt kennengelernt oder als Juristen. So, ich weiß, dass er Unternehmer ist. Was ist dazwischen passiert? Ursprünglich hat er gesagt, wollte er Anwalt werden, um gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen, gegen seine Familie in der Gesellschaft. Er hat es als rosarote Brille tatsächlich beschrieben, wie er ins Studium gegangen ist. Aber dann hat er gemerkt, er alleine kann als einzelner Jurist gar nicht so viel tun. Yusuf, du erinnerst dich doch noch an diese Szene, wo ich dir erzählt habe, ne? Als er in der ersten Klasse Spielzeug verkauft hat. Ja, wo er sein Startup gegründet hat. Sein erstes Unternehmen sozusagen. Ja. Ne? Und das ist so eine Leidenschaft von ihm, die hat ihn auch nie verlassen. Also der hat auch, während er noch Jura studiert hat, dann immer noch in Firmen gejobbt, hat er gesehen, boah, die haben eigentlich immer zu wenig Personal und ich kenne ja Leute, also ich kann das Problem ja lösen. Hat dann einfach seine eigene Firma gegründet und sich selbstständig gemacht. Ja, aber inzwischen ist er in voll vielen Bereichen unterwegs. Also ich weiß, Personalwesen, da macht er ja noch irgendwas mit Immobilien. Er verkauft auch Döner. Ja, der hat einfach richtig viel erreicht. Aber man merkt halt auch einfach, Turgay ist immer mega ehrgeizig, mega getrieben, will immer mehr erreichen. Und ich habe ihn einfach gefragt, warum das alles? Ich habe es halt sehr, sehr schwer gehabt für mich. Ich habe diese soziale Chancenungleichheit extrem gefühlt, gespürt, mit allen Facetten erlebt und durchgemacht. Und ich wollte mit allen Mitteln einfach nicht, weil ich habe ja in der Universität gesehen, was die Kinder, ich sage mal Kinder, die Studenten, die 18-Jährigen, also die anderen Mitmenschen in dem Moment erreichen können, machen können, durch den Wissensvorsprung, den die haben. Und ich habe mir einfach gesagt, meine Kinder werden nicht so geboren. Die werden einen Papa haben. Da komm, die werden einen Papa haben, der das alles schon drauf hat. Mhm. Der denen ganz genau sagen kann, hey, wenn du durch diese Tür gehst, schaffst du das im Studium. Schau mal, selbst im Studium, manche Kommilitonen wussten ganz genau, was sie für welche Kurse besuchen müssen, um einfach schneller fertig zu werden. Oder wie die was anzugehen haben. Ich hatte diese ganzen Informationen nicht. Oder im Allgemeinen mit dem Stipendium. Also ich habe das gerade richtig gefühlt, weil ich war auch so im Studium, meine Eltern konnten mir nicht helfen. Ja. Und dann gab es halt so die Kinder von Akademikern, die so wussten, welche Fächer belegen und mit wem chillen und wohin und bei welcher Vorlesung. Ja. Und ich war so komplett auf mich alleine gestellt, ich hatte keine Ahnung. Und ich bin auch froh, dass ich meinen kleinen Brüdern jetzt so den Weg zeigen kann. Weißt du, was ich meine? Deswegen ich fühle komplett, was er sagt. Genau, und Togay, das steckt ja auch noch dahinter, ne? Der hat ja Jura studiert, um für mehr Gerechtigkeit und auch Chancengleichheit zu sorgen. Für sich und für die Gesellschaft auch. Und irgendwie ist das immer noch in ihm drin. Also das will er seinen Kindern jetzt einfach bieten können. Er will ihnen alle Türen öffnen können, die es irgendwie gibt. Diese fehlende Anerkennung auch, die er erlebt hat, ne? Von Lehrerinnen, von Kommilitoninnen, die ihn einfach unterschätzt haben. Er will nicht, dass seine Kinder das miterleben müssen. Das ist sein Ziel als Unternehmer und auch als Mensch. Und auch der Grund, warum er einfach auch noch nicht zufrieden ist mit seiner Karriere, wie die bisher gelaufen ist. Wie Torgays Traum weitergeht, welchen Plan B er in der Hinterhand hat, hören Sie in der dritten Folge German Dreams. Ein Podcast von Mintu Tran und Yusuf Mirsad. Jederzeit abrufbar in der Deutschlandfunk-App. Es könnte alles so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? Wie viele Facetten dieses Thema bietet, haben wir in den vergangenen 2 Stunden beleuchtet. Zum Weiterdenken lädt jetzt direkt im Anschluss eine Diskussion ein, geführt von Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin. Ich wechsle dann vom Moderationspult zum Gästemikrofon und debattiere mit der Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Andrea Amri-Henkel und dem Psychologen Stefan Grünewald über die Zukunft und ihre Wegbereiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Mein Name ist Antran. Machen Sie es gut und bis gleich. Es gibt sie überall im Land, Menschen, die Veränderungen anstoßen, Neues wagen und Unterstützung erfahren. Was zeichnet diese Menschen aus? Wo gelingen ihnen Veränderungsprozesse und wo erhalten sie Bewahrenswertes? Wo scheitern sie und wenn, warum? Und kann man eigentlich Veränderung lernen? Wir sind mit diesem Thema in diesem Jahr unterwegs im Land gewesen, das Thema unserer Hörerinnen und Hörer und User, und hatten jede Menge Anregungen im Gepäck und eine Riesenportion Neugier. Und darum soll es heute Abend und jetzt gehen, um Zukunft und um Wegbereiter. Wer Krisen begegnen will, braucht Perspektiven. Mein Name ist Birgit Wenzin. Seien Sie hier auf dem Podium, die ich Sie gleich vorstelle, und hier bei uns im Saal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Unsere Gäste heute Abend, Stefan Grünewald, Gegenwartsinterpret, Gesellschaftsanalytiker und Gesellschaftsversteher. Willkommen an den Chef des Rheingold-Instituts in Köln, der den Menschen in diesem Land regelmäßig und intensiv den Puls fühlt, und zwar in mehreren tausend tiefen Interviews. Und Sie haben auch schon mal mit Schmackes dieses Land auf die Couch gepackt, zumindest in Buchform. Sie sind studierter Psychologe und Psychotherapeut. Stefan Grünewald, uns sagen, die Menschen brauchen Ehrlichkeit und kein waberndes Eier-Popeia-Gefühl. Wen könnten Sie damit gemeint haben? Das wollen wir heute Abend natürlich fragen. Schön, dass Sie da sind. Und ich darf den Jahrgang dazu sagen. 1960. Herzlich willkommen. Andrea Amri-Henkel ist bei uns. Sie sagt auf die Frage, was würde sie sich selbst mit auf den Weg geben, wenn sie als ältere junge Andrea Amri-Henkel, dem jüngeren Ich einen Rat geben würden? Lass dich nicht beirren, lege nicht so viel Wert darauf, was andere sagen, mach dein Ding. Bei uns zu Gast ist die promovierte Nachhaltigkeitsforscherin und Mobilitätsexpertin. Über ihr Institut, in dem sie arbeiten, geben Sie nachher im Verlauf unseres Gesprächs selber Auskunft. Der Titel ist schlicht und ergreifend einfach kompliziert. Andrea Amri-Henkel hat in Konstanz, in Köln und in Lüneburg studiert. In Lüneburg waren Sie auch Mitglied im Rat der Stadt für die Partei Die Linke. Und zu Hause sind Sie jetzt in Saarbrücken-Burbach. Und dort gehen sie möglichst viel zu Fuß, fahren möglichst viel Fahrrad, es sei denn, die Kinder müssen transportiert werden. Jahrgang 1987, herzlich willkommen. Und bei uns ist Antran, meine Kollegin. Ich glaube, sagt Antran, meine ostdeutsche Herkunft hilft mir dabei zu differenzieren. Ich erkenne komplizierte Probleme und versuche, ihre verschiedenen Graustufen sichtbar zu machen, anstatt auf irgendeine Personengruppe draufzukloppen. Zitat Ende. Geboren und aufgewachsen ist Antran in Dresden, studiert hat sie in Jena und Hamburg, volontiert dann im Deutschlandradio. Und jetzt ist meine Kollegin längstens, nachdem sie den Deutschen Radiopreis 2020 als beste Newcomerin erhalten hat, längstens Moderatorin, Redakteurin in verschiedenen Redaktionen im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, Linear und Digital, Jahrgang 1994. Herzlich willkommen. Herr Grünewald, wenn Sie das Wort Zukunft hören, so ganz spontan, woran denken Sie? Liegt immer vor uns. Wir sind aber im Moment in einer Zeit, die eher gegenwartsversessen ist und wo die Zukunft ausgeblendet wird. Und in Ihrer Profession, Zukunft in Ihrem Beruf, in Ihrem Umfeld, in Ihrer Wissenschaft? Spielt das eine große Rolle? Also wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder Studien gemacht zum Thema Zuversicht oder zu der Frage, wie die Menschen die Zukunft sehen. Das war fast immer ernüchternd, weil es die großen Utopien, die großen Visionen, wie wir das Leben nochmal neu gestalten, geben, gibt's nicht. Es liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass viele Menschen das Gefühl haben, so wie die Welt jetzt ist, ist sie relativ kommod und man sieht viele Bedürfnisse befriedigt und hat eher Angst im Moment, dass das alles verloren geht. Also die Verlustängste der Gesellschaft spielen im Moment eine große Rolle. Zukunft braucht, glaube ich, immer so das Gefühl einer... Man will ein Bild haben, wie es anders werden kann. Also ne, den Seeweg nach Indien, wenn man den vor Augen hat, dann kann man Amerika entdecken. Aber man braucht so dieses Bild, um aus der Komfortzone aufzubrechen. Ist das düsterer geworden, dieser Grad der Wahrnehmung, also weniger Indien in Sicht und dabei liegt es um die Ecke? Also wir haben, die Zukunftsvision ist abgelöst worden durch Negativvisionen. Hm. Also wenn wir die Leute nach ihren Zukunftsvorstellungen fragen, sind sie eher dabei, uns zu beschreiben, was alles nicht passieren soll. Also es soll keine Autokratie jetzt nach dem Trump-Gewinn existieren. Oder keine Klimakatastrophe oder keine Migrationswelle, die nicht mehr zu handeln ist. Also kein positives Bild. Nein, es ist immer so ein Bild, was an bedrohlichen Zukunftsentwürfen abgewehrt werden soll. Vielleicht noch ein viertes Beispiel. Einerseits hoffen viele, dass die KI und die technologische Entwicklung viele Probleme abräumt und einem davon entbindet, selber sein Leben umzustellen und zu verzichten. Da steckt so eine Einzelmenschenlogik drin. Andererseits ist aber das gleichzeitig verbunden mit der Angst, vielleicht kann die KI dann auch die Herrschaft übernehmen, die entwickelt ein eigenes Bewusstsein, die kontrolliert uns dann auch. Auch so ein bisschen bequem eigentlich, ne? Das ist bequem, ja. Aber andererseits, die Einzelmenschen verschwinden ja immer in einer Stunde. Ja. Die Sorge ist, die KI bleibt dann für immer. Frau Amri-Henkel, Zukunft, was heißt das für Sie persönlich, bitte? Ja, Zukunft ist auf jeden Fall etwas, worüber ich mir viele Gedanken mache, weil es zu meinem Beruf gehört als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Und daher würde ich auch direkt hier anknüpfen. Aufgabe der Nachhaltigkeitswissenschaften ist es ja auch gerade, positive Zukunftsbilder zu zeichnen und die auch stärker wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich denke, da würde ich auch zustimmen, ist in den letzten Jahrzehnten oder Jahren nicht ausreichend gelungen. Und daran müssen wir auf jeden Fall noch stärker arbeiten. Jetzt haben Sie aber als Wissenschaftlerin in Ihrer Profession gesprochen. Und Sie persönlich, was bedeutet Zukunft für Sie? Ja, Zukunft ist für mich auf jeden Fall noch auch verbunden mit Hoffnung, mit Optimismus. Und tatsächlich, ich habe gestern diese Frage auch in Vorbereitung auf heute an meinen Sohn gestellt. Und er meinte eben auch, er blickt eigentlich positiv in die Zukunft. Er ist eigentlich optimistisch, weil er auch denkt, dass wir es schaffen können, die Krisen irgendwie zu meistern. Wie alt ist der junge Mann? Der ist 11. Oh. Antran. Zukunft, was heißt das für Sie? Für Sie persönlich, für Ihre Profession, für Ihr Umfeld? Ich würde schon sagen, dass Zukunft viel Ungewissheit bedeutet. Also das, was uns umtreibt, das, was Sie auch in Ihrer Forschung beobachten, Herr Grunewald, dass die Leute nicht wissen, was erwartet uns, aber wann wussten sie es eigentlich? Und ich fand es zuversichtlich, dass sich unser Publikum in der Denkfabrik für dieses Thema entschieden hat, weil es mir gezeigt hat, auch wenn die Menschen ungewiss in ihre Zukunft gucken, auch wenn sie vielleicht verunsichert sind, sind sie eigentlich lösungsorientiert. Wie gestalten wir Zukunft, zeigt eigentlich, die Leute haben ein Bedürfnis, nach Lösungen zu suchen. Und davon würde ich mir gerne noch mehr eine Scheibe von abschneiden, auch als Journalistin. Also was die Probleme sind, finde ich, sehen wir alle. Und wo Lösungen stecken könnten oder wie wir im Umgang miteinander noch mehr lernen können, um gemeinsam Lösungen zu finden. Das sind Fragen, die mich beschäftigen und dort würde ich gerne hinschauen, wo vielleicht der erste Reflex im journalistischen Alltag angesichts dessen, was wir für eine Nachrichtenflut auch erleben aktuell, was dann manchmal zu kurz kommt. Und jetzt hat die Journalistin geantwortet. Was sagt der Mensch, Antran? Ich glaube, der Mensch ist gar nicht so weit entfernt. Von der Journalistin. Im Sinne von, dass ich mir persönlich natürlich auch Sorgen mache um das, was aktuell um uns herum passiert. Und alles andere wäre irgendwie blind vor der Gegenwart. Aber ich persönlich möchte mir doch den Funken Zuversicht bewahren und die Möglichkeit einer guten Zukunft. Ne? Also was schließt denn, wenn ich sage, es gibt die Möglichkeit einer schlechten Zukunft, gibt es ja auch die Möglichkeit, vielleicht doch noch was verändern zu können oder auch das Gute zu sehen. Und die will ich mir als persönlicher an nicht nehmen lassen. Ich habe Frank Schätzing dabei für uns. Wir haben, sagt Frank Schätzing, jeden Wagemut verloren, fahren auf Sicht im Blick dichtem Nebel. Wir haben solche Angst, Fehler zu machen, dass wir lieber gar nichts mehr machen. Hat er recht, Herr Grunewald? Hat er recht? Ja, er hat recht. Und also die Fehlerkultur ist sowieso problematisch, aber wichtig, weil aus Scheitern wird man gescheitert. Nur wer wagt sozusagen zu irren, wer sich auf den Weg macht, die Komfortzone verlässt, kann sich auch weiterentwickeln. Aber ich glaube, so die Gesamtgemengelage, paradoxerweise gibt es eine hohe Zuversicht in Deutschland, aber die ist beschränkt auf das private Wirkungsfeld. Wir haben im letzten Jahr eine große Studie gemacht, wo wir uns mit der Zuversicht der Menschen beschäftigt haben. Und das haben wir dann tiefenpsychologisch gestartet, mit tiefen Interviews, hinterher auch quantifiziert. Interessant war, 87% blicken optimistisch in ihre private Zukunft. Wenn man die gleiche Frage aber im Hinblick auf die Gesellschaft stellt, sagen nur 23%, dass sie Hoffnung haben, dass da draußen was Gutes passiert. Und das ist im Moment so die Erlebenslage. Die Menschen haben das Gefühl, in einer Welt zu stehen, in der es viele unwandelbare Krisen da draußen gibt. Ob das jetzt der Klimawandel ist, Corona, die Kriege, jetzt Ukraine schon fast 3 Jahre. Und diese Krisen haben eine Art Zombie-Qualität. Man hat das Gefühl, das sind ewige Wiedergänger. Die kriegt man nicht tot. Und das führt im Moment zu einer großen Rückzugsbewegung. Die Menschen ziehen sich auf das Private zurück, die Selbstbezüglichkeit steigt, man mümmelt sich im eigenen Schneckenhaus ein. Hier hat man Selbstwirksamkeit, hier hat man Überschaubarkeit. Das heißt, da draußen, das nimmt man zwar zur Kenntnis, aber vieles wird auch durch einen Verdrängungsschirm, den man oder Vorhang, den man vor die private Eigenwelt spannt, wirklich ausgeblendet, wenn man sich nicht ständig mit den scheinbar unlösbaren Bedrohungen beschäftigen will. Aber dann könnte man auch jetzt entgegnen, und Antran hat schon signalisiert, dass sie das Mikro in der Hand hat. Man könnte doch entgegnen, gerade weil und wenn wir doch so viele soziale Netzwerke und Möglichkeiten der Kommunikation haben, müssten wir doch mehr nach außen gewandt sein. Warum kommt Herr Grünewald zu dieser Pulserspürung, dass man sich abkapselt und das, was an sich auftürmenden Krisen, Kriegen draußen passiert, gar nicht mehr sehen will? Antran. Ich hatte tatsächlich eher eine Frage an Herrn Grünewald, aber ich beobachte jetzt total unempirisch auch diese Art von Biedermeier-Mentalität, die Sie da schildern, weil es vielleicht auch gemütlich und schön ist und weil es auch überfordernd sein kann, sich mit den Krisen der Welt auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Publikum geht, aber das kann ein überforderndes Moment sein und dann muss man sich, glaube ich, auch zurückziehen und sich die Zeit nehmen, um davon abzukapseln, um nicht kaputt zu gehen in Zeiten dieser Krisen. Das heißt aber nicht, sich so abzukapseln, diese Krisen zu vergessen. Aber mich hätte jetzt tatsächlich die Demografie interessiert von den Leuten, die Sie befragt haben. Also woher kommen die, wie alt sind die, was für Bildungsbiografien haben die? Weil ich muss schon sagen, im Austausch zum Beispiel mit Menschen mit Migrationsgeschichte, habe ich da schon eine Angst in meinem privaten Umfeld wahrgenommen. Menschen, die sich plötzlich darüber Gedanken machen, was sind Exit-Pläne? Was sind Exit-Möglichkeiten? Was passiert, wenn wir morgen in einem Land aufwachen, das uns nicht mehr willkommen heißt, obwohl wir hier geboren sind, obwohl wir hier Steuern zahlen, obwohl wir hier einfach Teil des Lebens sind? Und da erlebe ich, dass die Krisen der Welt nicht auszublenden sind, weil es so existenziell an das Leben geht. Wenn ich jetzt an Menschen denke, die vielleicht wenig Geld haben in unserer Gesellschaft, dann können die sich wohl auch nicht von Inflation zurückscheuen, die am Ende des Monats sie fragen lässt, was kann ich mir überhaupt noch leisten für meine Familie, für meine Kinder, für mich selbst. Jetzt steht bald Weihnachten an und die Lebensmittelpreise sind so hoch wie selten. Und ich glaube, da kann man sich nicht von den Krisen dieser Welt entziehen. Deswegen würde mich das sehr interessieren, wen Sie da befragt haben. Also wenn wir qualitativ arbeiten und so starten wir, haben wir in der Regel 30, 40, 50 Menschen, die wir natürlich so auswählen, dass wir alle Milieus, alle Altersgruppen, unterschiedliche finanzielle Horizonte repräsentiert haben. Bei der zweiten Stufe, wenn es dann bevölkerungsrepräsentativ ist, dann ist auch gewährleistet, dass man wirklich ein Abbild der Gesamtbevölkerung hat. Und was Sie zu dem Thema Exit-Strategie erzählt haben, das haben wir auch gefunden. Interessanterweise, selbst bei jungen Leuten, die uns dann geschildert haben, ja, wenn's hier nicht läuft, dann haben wir vor, auszuwandern. Ich bin da manchmal ein bisschen skeptisch, weil das ist ein wahnsinniger Schritt. Und ich glaube, jemand mit einem Migrationshintergrund, der das vielleicht in seinem Leben schon mal gemacht hat, der ist da auch ganz anders bereit, dieses Risiko und diesen Neuanfang noch mal zu riskieren, wenn er weiß, dass er sich hier nicht willkommen fühlt oder die finanziellen oder die Freiheitsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Aber das, was Antran beschrieben hat und an Herrn Grünewald gewandt, ist ja die Frage danach, ob wir uns auch gar nicht mehr als Gesellschaft wahrnehmen, sondern als einzelne Individuen verkapseln und zukapseln und gar nicht mehr offen sind für das, was passiert. Das Vermeiden von Nachrichten, Frau Amri Henkel, ist das auch eine Methode, um sich abzukapseln? Wir haben ja News Fatigue. Das Vermeiden von Wahrnehmen auch von Nachrichten, gerade in Kombination mit den sozialen Netzwerken einer größeren Kommunikationstüchtigkeit, ja eigentlich ein Widerspruch. Ja, also ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Was wir auf jeden Fall auch beobachten können, ist natürlich eine Zunahme auch von Zukunftsängsten in der Bevölkerung, die mit einem bestimmten Veränderungsdruck natürlich auch einhergehen aufgrund von den verschiedenen Krisenphänomenen. Aber das ist halt die individuelle Ebene. Ich würde noch gerne einmal die politisch-strukturelle Ebene reinbringen, auf die das Zitat ja auch in einer bestimmten Weise anspielt. Und wir haben ja diesen Modus der Krisenbearbeitung oder des Umgangs mit Krisen nicht nur im Privaten, sondern zum Teil eben auch im Politischen, dass quasi Krisen immer nur vereinzelt angegangen werden, dass nur die Symptome von Krisen angegangen werden und eben nicht die grundsätzlichen Ursachen von Krisen. Und darin liegt ja schon mal ein grundlegender Fehler, was auch wiederum damit zu tun hat, dass wir überwiegend über Katastrophenszenarien und apokalyptische Szenarien sprechen, die dann so eine hohe Dringlichkeit hervorrufen, dass man unmittelbar jetzt sofort handeln muss und dann bleibt eben nur noch die Symptombehandlung. Und das ist halt auch eines der Probleme, dass es keine politische Vision mehr gibt, auf die quasi hingearbeitet wird, außerhalb von Klimaschutz, sondern dass eben diese Vision zum Beispiel von einem guten Leben in der Zukunft fehlt. Jetzt könnten wir auf Herrn Grünewald rekurrieren, der mit dem Zitat zu Beginn jetzt vielleicht das an die Politik adressieren wird. Wir haben Sie zitiert mit dem Wort, Herr Grünewald, die Menschen brauchen Ehrlichkeit und kein waberndes Eierpopeia. Haben Sie die Politik damit gemeint? Ja, also sag mal, der Kanzler Scholz hat den letzten Wahlkampf gewonnen, weil er das Konstanzversprechen von Angela Merkel fortgeführt hat. Also so die Zusicherung, ihr braucht auch nicht zu sorgen, es geht alles weiter, wir werden alternativlos die Probleme schon managen. Das war eine Situation, die vor 4 Jahren da war. Mittlerweile glaube ich nicht, dass das nochmal verfängt, weil die Probleme mittlerweile so groß sind, dass jeder spürt, da ist ein Elefant im Raum. Und jetzt wieder Eierpopeia zu sagen und zu signalisieren, für jedes Problem haben wir einen Wumms oder einen Doppelwumms oder einen Dreifachwumms, das verfängt nicht mehr. Ich glaube, das war sicherlich auch ein großes Problem der letzten Legislaturperiode. Es gab schon so eine Ruckbewegung in der Bevölkerung. Beim Ukraine-Krieg waren die Menschen alarmiert und ich glaube, sie waren auch veränderungsbereit. Und die Rede von der Zeitenwende hat viele Menschen auch sensibilisiert. Aber dieses Diktum von der Zeitenwende wurde direkt verbunden mit dem Versprechen eines Doppelwumms. Und Doppelwumms heißt, wir kriegen mit der Finanzbazooka alle Probleme abgefedert. Ihr braucht euch nichts zu verändern. Es bleibt alles beim Alten. Und you never walk alone. Das genau. Kam ja noch hinzu. Also Papa macht schon. Genau. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo die Probleme so spürbar sind. Und die Menschen spüren, es gibt so eine gestaute Bewegungsenergie, sich nur zurückzuziehen, sich nur in der eigenen mentalen Wagenburg des Sozialkreises zu verbunkern, das reicht nicht mehr. Und es drängt sie nach draußen, aber sie brauchen so eine klare Direktive. Gelungen ist das vor 2 Jahren, um ein positives Beispiel zu nennen, bei der Energiekrise. Da war auch ein Negativszenario im Raum. Wir erleben einen Blackout, wir sitzen sozusagen im Kalten, das Schneckenhaus, das wärmt uns nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass die Menschen schon einen kollektiven Willen verspürt haben, jetzt Energie zu sparen. Und jeder hatte auch das Gefühl, da selbstwirksam zu sein, den starken Arm zu besitzen, der an der Armatur oder am Thermostat drehen kann. Und die kollektive Bereitschaft und das Gefühl, da ziehen alle mit und das ist auch sinnvoll, hat dazu geführt, dass wir 20% eingespart haben. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Zukunftsangst zu durchbrechen, indem man die Probleme anfassbar macht, indem man sie runterdekliniert in Projekte, die auch wirklich umsetzbar sind. Sprechen wir gleich über Sprache und Sprechen auch in der Politik. Manchmal, glaube ich, so mein Eindruck, fehlt den Politikern im Bund, Land und Kommunen auch das Wort, das sie eigentlich wählen sollten. Und wir müssen auch sprechen, Antran, vielleicht über einen zweiten Moment der Selbstermächtigung. Das waren ja große Demonstrationen hier im ganzen Land, auch fast vergessen, die genau gegen diese Schlichtheitsgiganten, die Remigrationsvokabeln im Munde führen und auch die migrantischen Deutschen in Deutschland meinen, denen auch wirklich so ein Mehrheitsvotum entgegengehalten haben. Haben Sie das damals so erlebt? Sie selber sagen, in Dresden geboren, ich bin Wirt Deutsch, ich bin noch auf der Suche fundamental nach meiner eigentlichen Identität. Haben Sie das so erlebt, dass da auch ein positiver Moment war, wie ihn Herr Grunewald gerade geschildert hat, für die Energie? Es war ein großer Moment, würde ich sagen. Großer Moment für die Demokratie, für die Selbstwirksamkeit der Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind. Aber es war kein nachhaltiger Effekt. Und ich habe da den Soziologen Steffen Mau, der aus Rostock stammt und in Berlin mittlerweile Professor ist, im Ohr, der auch im Rahmen der Denkfabrik gesprochen hat und auch darüber erzählt, es gibt eben nicht mehr so ein politisches Versprechen wie Wohlstand für alle, sondern dass Politiker und Politikerinnen eher zu KrisenmanagerInnen geworden sind, weil die Politik eben so schwierig ist. Und ich glaube, manchmal es ist einfach alles auf die Politik, die ich nicht verstehe und die dann immer viel vom Eibaya-Popaya spricht, zu schieben, als sich selbst an die Nase zu fassen. Also warum waren diese Demokratiebewegungen nicht so nachhaltig? Oder was kann ich eigentlich im Einzelnen tun, wenn es ums Lokale geht? Ne? Also ich war, ja, Sie wissen es, 3 Monate Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt. Und dieses Land wird so oft erzählt in seinen Krisen und die gibt es. Und diese Probleme sind nicht kleinzureden und es sind Probleme, die eigentlich das ganze Land betreffen, wenn wir über demografischen Wandel sprechen, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen. Und was habe ich aber da gemacht? Ich habe eigentlich jeden Tag eine Geschichte erzählen können über Menschen, die in ihrem Land, in ihrem Bundesland, aber auch in unserem Land anpacken, um Zukunft zu gestalten, weil sie die Probleme sehen und sagen, irgendwie ist der politische Prozess so langsam, so zäh, die Bürokratie so schwierig, dann nehme ich das selbst in der Hand, wie ich mich um meine Alten kümmere. Oder es gab auch Programme, um Fachkräfte anzuwerben, aus Vietnam beispielsweise. Wie achte ich auf die älteren Menschen in unserer Gesellschaft? Wie organisiere ich demokratischen Protest gegen Corona-Leugner? Das alles gab es und diese Geschichten werden dann aber eher nicht erzählt. Und dadurch, glaube ich, fehlt es den Menschen manchmal an dem Gefühl ihrer Selbstwirksamkeit zu verstehen, was habe ich eigentlich mit Politik zu tun und die Politik. Das würde ich gerne mit meiner journalistischen Arbeit gerne erzählen. Geht uns alle an. Wenn mein Kind in die Kita geht, dann ist das Politik. Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist Politik gescheitert. Wenn mir in meiner Firma Fachkräfte fehlen, dann ist auch da irgendwie Politik in der Ausbildung oder in der Bewerbung im Ausland gescheitert. Wenn ich zu wenig Geld habe oder das Geld am Ende des Monats nicht reicht oder die kalte Progression mein Einkommen auffrisst, dann hat das auch was mit Politik zu tun und die kann ich dann wählen, aber die kann ich auch selber gestalten auf verschiedensten Ebenen. Dafür muss ich nicht in eine Partei eintreten, dafür kann ich in Vereinen aktiv sein oder wo auch immer. Und über diese Menschen zu sprechen und deren Geschichten zu erzählen, finde ich immer ein total spannendes und tolles Arbeiten. Ist es auch eine Sache der Sprache, Frau Amri-Henkel, Sie haben mal über eine ganz lange Zeit Sprache von Politik im Bundestag, nämlich und zwar zu dem Thema Energie und Klima untersucht und haben was festgestellt. Also weiß Politik, Grünewald hat gerade auch noch mal den Kanzler angesprochen, sich auszudrücken oder zu vermitteln oder in ihrem Handwerk auch zu beschreiben. Ja, Schwierige Frage. Ja, da muss ich noch kurz was zum Hintergrund sagen. Also ich bin auch Diskurstheoretikerin und ich habe auch mit Foucault unter anderem gearbeitet und der geht davon aus, dass Sprache Wirklichkeit konstruiert. Und das bedeutet, Sprache hat wirklich eine ganz, einen ganz starken Einfluss darauf, was Wirklichkeit wird und was Wirklichkeit ist, weil an Bundestagsdebatten kann man es sehr gut veranschaulichen. Nur was eben in Bundestagsdebatten zum Beispiel zur Sprache kommt und versprachlicht wird, wird am Ende Gesetz und materialisiert sich dann zum Beispiel in der Energiewende, im Bau von Windrädern oder von Photovoltaikanlagen. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, wie zum Beispiel über Energiewende gesprochen wird im Bundestag, dann hat das natürlich sehr starke Auswirkungen darauf, wie die Energiewende in der Gesellschaft gestaltet wird. Und da kann man eben feststellen, dass Energiewende überwiegend im Zusammenhang mit zum Beispiel marktökonomischen Begriffen wie Kosten, Wettbewerb und so weiter thematisiert wird und eher selten im Zusammenhang mit ökologischen Begriffen oder auch mit sozialer Gerechtigkeit oder auch mit Begriffen, die man jetzt mit einer großen Transformation zum Beispiel in Verbindung bringen würde. Genau. Also was wäre da aufgrund dieser Studien dann Ihre Empfehlung? Politik muss mehr lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen. Für die, mein Verständnis, ist doch Politik eigentlich da. Ja, es ist ja nicht nur die Sprache der Menschen, sondern über die Wirkung auch bewusst mehr zu sein und tatsächlich über die Dinge, die, also als Beispiel jetzt mal der Migrationsdiskurs, also daran kann man sehr gut veranschaulichen, wenn eben nur noch über Migration gesprochen wird, dann ist das auf einmal das wichtigste Thema. Während wenn man als Partei sich entscheidet, über Klimaschutz zu sprechen, das ist ja auch eine aktive Entscheidung, dann ist das eben das wichtigere Thema. Und das ist halt worüber man spricht, es ist auch einfach eine politische Entscheidung, was am Ende dann sich sozusagen in Gesetzen und in der Gesellschaft auch materialisiert. Henne und Ei, Herr Grünewald, was war jetzt zuerst da? Erst das Wort oder das Sprechen? Das Wort hat eine starke Bedeutung. Ja. Ich würde Ihnen nochmal beipflichten. Also die Macht der Sprache, weil die Sprache erzeugt ein inneres Bild. Und wenn ich von einem Flüchtling spreche, dann sehe ich ein Schicksal, dass da jemand vertrieben ist, wegläuft, in Not ist. Wenn ich den gleichen Menschen als Asylanten bezeichne, dann sehe ich eine Anspruchshaltung und weiß gar nicht, ist die berechtigt oder ist die nicht berechtigt. Und das ist so das Problem. Wir reden von Transformation, aber wir haben den Begriff auch mal jetzt in der Studie untersucht und Transformation ist ein Begriff, der keine Lust auf Transformation macht, weil das klingt wie Deformation, irgendetwas, was man schwer einschätzbar kann. Also die Unwägbarkeit des Seins kriegt in diesem Begriff eine Gestalt und wir müssen, um Transformationspolitik zu machen, ganz, ganz andere Bilder wieder aktivieren. Ich hätte eins. Wandel. Wandel ist schon besser. Ist immer. Wenn man das nochmal, Wandel ist immer, aber man muss es nochmal attribuieren. Also wir hatten ja, das wird ja im Moment auch immer zitiert, das Heizungsgesetz, was ja ein Fiasko war, was aber auch wieder eine bestimmte Bildwirklichkeit den Leuten nahe brachte. Weil es wurde überhaupt nicht verstanden, welche Bedeutung die Heizung für die Menschen hat. Die Heizung ist der persönliche Klimawandler. Mit der Heizung kann ich das Raumklima auf kalt oder warm stellen. Und wenn jetzt das Gefühl entsteht, ich muss meine persönliche Klimawandlungsfähigkeit dem globalen Klimawandel opfern, dann sind die Leute auf den Barrikaden. Es gelingt aber in anderen Bereichen. Bitte? Es war vor allen Dingen ein Kommunikationsdesaster, würde ich sagen. Genau, das ist ein sprachliches Desaster, weil überhaupt nicht deutlich, also wenn man eine Story erzählt hätte, wir unterstützen dich dabei, eine neue Generation von Heizungen einzubauen, die es dir ermöglicht, noch virtuoser das Raumklima zu steuern, die dir noch Kosten spart und du tust gleichzeitig noch was fürs globale Klima. dann wäre das eine andere Geschichte. Die Menschen sind ja bereit, sich alle 5 Jahre ein neues Auto zu kaufen, weil das genau mit so einer Geschichte verbunden ist, dass man noch komfortabler, noch sicher, noch umweltfreundlicher fährt und da einen persönlichen Autonomiegewinn und nicht einen Verlust verspürt. Aber wenn Sie drei jetzt mal auf das Handwerk der Politik schauen, und Antran hat von der Landespolitik gesprochen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wir haben jetzt auch von der Bundespolitik gesprochen. Ich finde es immer gut, wenn man das so adressiert, ne? Nicht die Politik sagt. Was ist denn da jetzt, Herr Grünewald, Butterweidefisch? Hat Politik Angst? Hat Bundespolitik Furcht? Ist Politik auch in dem Glauben, dass eher Demoskopie ist, denn ne, für die Menschen in diesem Land da? Was kommt da zusammen? Oder ist es so, dass wir, ich nehme uns jetzt mal als Bürgergemeinschaft, vielleicht auch zu große Erwartungen haben nach dem Motto Politik, Bundespolitik, Landespolitik ist, wenn ich oben einen Euro reinschmeiße und unten kommt meine Pizza raus. Also stimmen die Erwartungshorizonte an der Stelle? Also das ist jetzt, wollen Sie? Ganz kurz, also das ist natürlich total, da könnte man jetzt Bücher drüber schreiben. Also eins. Einerseits haben wir natürlich einen Erwartungshorizont. Also wir sind alle nicht groß geworden, aber wir verfügen alle über ein Smartphone und haben das Gefühl, wir können im Handstreich, per Fingerwisch, auf Knopfdruck unsere Wünsche erfüllen. Reisen buchen, Transaktionen tätigen, Partner ertindern und so weiter und so fort. Das heißt, diese Vorstellung, die ich mal als digitalen Absolutismus bezeichnet habe, die Apps, ne, geben uns eine spielerische Weltkontrolle und Beherrschung. Das übertragen wir jetzt an die Politik. Also die Politik soll genauso liefern wie unser Smartphone. Das kann sie nicht. Das Problem bei der Politik ist allerdings, das haben Sie gerade erwähnt, diese zu starke Zentrierung auf die Demoskopie. Man denkt nicht mehr strategisch in Jahren oder Jahrzehnten, sondern versucht, die Ausschläge der Demoskopie in den nächsten Wochen zu begradigen. Und das führt zum Teil zu einem inkonsistenten Verhalten. Und das wird ja auch, Frau Amri-Henkel, numerisch betrachtet nicht besser. Denn dieses Land und seine Menschen werden immer älter und die jüngere Generation hat dann das Nachsehen. Wie macht man Politik mutiger und Menschen möglicherweise auch zutrauenswürdiger gegenüber dieser Politik, die für sie da ist? Ja, auch eine gute Frage wieder. Natürlich nicht sehr einfach zu beantworten. Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel jetzt, um nochmal das Beispiel der Bundestagsdebatten ranzunehmen, da wirklich auch wieder grundsätzlichere Fragestellungen verhandelt werden. Und dazu braucht es natürlich in erster Linie Mut, weil man muss natürlich immer damit rechnen, dass wenn man grundsätzlichere Fragen anspricht, das auch negative Auswirkungen auf die nächste Umfrage haben kann. Aber ja, ich denke, es gibt im Endeffekt auch keine Alternative dazu, denn wenn wir irgendwie Zukunftsbilder zeichnen wollen, die positiv sind, dann muss man zwangsweise auch die grundsätzlicheren Fragen ansprechen. Dann muss es auch mehr wieder darum gehen, wie man eigentlich das Miteinander gestaltet, wie man das Wirtschaften gestaltet, wie man Gesellschaft gestaltet. Und das sind grundsätzliche Fragen, die auch in Verbindung zum Beispiel mit Transformationsfragen, mit konkreten Politiken wie der Energiewende zusammen verhandelt werden können. Und da einfach mal den Mut zu haben, das auch wieder mehr zu tun. Vor allem in der Politik, denke ich, da kann man das erwarten. Dieses oben Geld rein und unten Pizza raus, das ist eher, denke ich, was man von der Verwaltung jetzt erwarten kann. Das ist natürlich auch, hier sind die Aufgaben natürlich auch anders verteilt. Ja. Antran, würde Bundespolitik, Landespolitik Sie erreichen, wenn Sie konkreter die Probleme benennen würde und möglicherweise Ihnen dadurch auch Handlungshorizonte oder Optionen ermöglicht? Ich glaube, die Politik ist sehr gut darin, Probleme zu benennen und im Blame Game, so würde ich es jetzt verdenglischt sagen. Und das halte ich eher für problematisch. Sie ist nicht so gut im Lösungen aufzeigen. Also man ist schnell daran, Ursachen zu benennen und schnelle Lösungen möglicherweise anzubieten. Also wenn wir die Ausländer rausschicken, dann wird alles besser. das sage ich jetzt mal ganz verkürzt, ist eine einfache Lösung. Wird sie funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Wenn gesagt wird, wenn wir so weitermachen, CO2-Bepreisung, das wird uns total viel kosten, das stimmt. Aber wenn wir dann zum Beispiel anbieten würden, politisch, oder auch noch dazu sagen würden, ja, das reichste 1% ist für ganz schön viel Umweltverschmutzung zuständig und die sind eigentlich die, die am allermeisten CO2 verbrauchen. Das heißt, die müssten am meisten ausgeben für das CO2, was sie verbrauchen wollen, und im Gegenzug die ärmsten Menschen würden dann vielleicht eine anderweitige Kompensation bekommen, und diese Lösungen liegen ja von der Forschung auch erforscht auf dem Tisch. Sie werden nur nicht angeboten, weil das ist eben was Langfristiges, was Kompliziertes, was man vielleicht nicht direkt sehen kann oder was nicht so leicht fassbar ist womöglich. Und damit will ich nicht sagen, dass die Leute doof sind. Ganz im Gegenteil, die wollen sich nicht für doof verkaufen lassen. Und die merken genau, wenn man rumeiert, wenn man nicht zum Punkt kommt. Und dann dachte man, na gut, auch wenn es eine einfache Lösung ist, wenigstens bietet mir da jemand eine Lösung an. Aber es wäre auch schon so, wenn Bundes- oder Landespolitik oder kommunale Politik in Saarbrücken zum Beispiel, in Saarbrücken-Burbach, Frau Amri-Henkel, bei Ihnen um die Ecke, wenn die sagen würde, liebe Bürgerinnen und Bürger, das bedeutet auch Verlust beim öffentlichen Nahverkehr. Also wir müssen das so und so machen, damit die Frequenz stimmt. Aber es wird dann weniger Verbindungen geben. Also können Menschen auch mit diesen Wahrheiten umgehen, wenn Sie Verlust beschreiben? Ja, also ich denke, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt den ÖPNV als Beispiel nehmen, weil da wäre jetzt eher das Ziel, dass man den ausbaut, aber sondern vielleicht eher dann das Beispiel Parkraum rannehmen. Das ist ja auch das, woran sich meistens die Konflikte entzünden, dass es dann heißt, oh, wegen diesem Radweg soll jetzt der Parkplatz wegfallen. Und ich denke, da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ja, der Parkplatz fällt weg und das bedeutet, man kann vielleicht weniger mit dem Auto dorthin fahren, aber wir verbessern zum Beispiel stattdessen den ÖPNV, wir bauen hier einen Radweg und dann können auch zum Beispiel Familien mit Kindern den nutzen. Man kann jetzt hier sicher in die Stadt kommen, wir begrünen den Platz, dadurch wird die Lebensqualität erhöht, vielleicht siedelt sich Gastronomie an und das Zentrum wird wieder belebter, die Aufenthaltsqualität steigt und Saarbrücken wird wieder als Ort attraktiver. Man kann vielleicht Menschen wieder mehr gewinnen, auch in die Stadt zu kommen, dort einzukaufen. Also ich denke, die Verluste, die man machen muss für Klimaschutz, die stehen meistens in einer Relation mit ganz vielen Gewinnen. Und man muss einfach diese Gewinne auch mehr wieder in den Vordergrund stellen. Natürlich muss man auch ehrlich über die Verluste sprechen, aber man muss eben die Gewinne auch betonen und man muss vor allem Politik so gestalten, dass sie auch Gewinne hat. Und das bedeutet, man muss soziale Aspekte mit einbeziehen, man muss eben soziale Gerechtigkeit einbeziehen. Das ist vielleicht auch, was beim Heizungsgesetz anfangs gefehlt hat. Und man muss von vornherein überlegen, wie man Maßnahmen so gestalten kann, dass sie wirklich ein gutes Leben für alle Menschen ermöglichen. Ich finde, das haben Sie ja sehr schön gemacht, weil Sie so ein Bild gemalt haben. Und da kriegt man direkt Lust, in so einer Stadt zu wandeln. Also ich musste direkt an Venedig denken. Also mir ist in Venedig aufgefallen, sehr wenig Parkplätze. Hat mich aber überhaupt nicht gestört, weil man diese wunderbare Stadt zu Fuß erwandeln kann. Und die Venezianer, die beklagen auch nicht das Fehlen von Ausweichstraßen oder Parkplätzen. Aber ich glaube, so ein Bild brauchen wir, dass Saarbrücken vielleicht mehr wie Venedig wird. Und dann sind wir auch bereit, auf die Parkplätze zu verzichten. Wenn Sie von Bild sprechen, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich erinnere mich eben an diese Geschichte in Wernigerode, im Harz, in Sachsen-Anhalt, von einer Frau, die selbst als Gastarbeiterin damals aus Vietnam nach Deutschland kam, sich dort in einen Busfahrer verliebte und heutzutage eben ein Fachkräfteprogramm mitorganisiert für das Land, dafür auch ausgezeichnet wurde und an einen Gastronom oder einen Hotelmanager, der mir erzählte, ach, endlich kriege ich meine Fachkräfte und die sind ganz toll ausgebildet, die sind in Familien untergebracht, die haben irgendwie Sprachkurse, die werden eingebunden in Wernigerode. Es ist keine Einbahnstraße, wie man so gern sagt, in Integrationsthemen. Integration ist sowieso nie eine Einbahnstraße. Man soll sich integrieren, aber man muss auch integriert werden und sollte sich dafür nicht von seiner Kultur verabschieden, wie es jetzt der Fall wäre, wenn man assimiliert würde. Und dieser Hotelmanager, der sagte mir unter der Hand, wissen Sie, wir haben das auch mit Behörden, mit Ämtern gehabt und die haben dann einfach nur gefragt, wie viele brauchen Sie? Also da wurde über Menschen wie über Zahlen, Human Resources, wie man so schön heutzutage sagt, und das wollte ich nicht. Das klang für mich wie Menschenhandel, Frau Tran, hat er zu mir gesagt. Und mit Frau Tote, so heißt die Dame in Wernigerode, da wusste ich, die hat das komplett durchdacht. Die hat das gesamte Bild gemalt. Die weiß, wenn jemand aus Vietnam mehrere hundert Kilometer weg von seiner Heimat in ganz jungen Jahren nach Deutschland kommt, weil sie das auch selber gemacht hat, dann braucht es da Sprachkompetenzen, dann braucht es eine Einbindung in Wernigerode, in eben diesen Gastfamilien, dann braucht es kulturelle Treffs, wo man auch weiß, hier bin ich immer mal wieder da. Dann brauchst du vielleicht auch einen Supermarkt, wo es Reisnudeln gibt, damit man auch Essen von zu Hause zwischendurch mal essen kann. Und dann kriegen wir endlich unsere Fachkräfte. Und dann wären das ganz tolle Leute, die wir vielleicht aufgrund unserer Demografie sonst nicht hier im Bundesland oder in Deutschland bekämen. Und von daher großes Pro, das ganze Bild zu beschreiben, wenn man über Probleme spricht, beziehungsweise über deren Lösungsansätze. Wenn Sie dieses positive Beispiel beschreiben und wenn Sie drei noch mal so ins Grübeln kommen, fällt Ihnen eine politische Figur ein, die auf Bundesebene vielleicht dieser Ausdrucksfähigkeit mächtig wäre? Antran for President. Ich würde es nicht so gerne personifizieren wollen. Ich finde, da sollte jeder Politiker, jede Politikerin sich selbst an die Nase fassen, was er oder sie da verbessern kann. Aber ich finde es problematisch, politische Lösungen in einer Person bündeln zu wollen. Also die sollen doch bitte mit Taten sozusagen liefern und nicht mit Worten. Und dazu gehört aber auch ihre Politik mit einfachen Worten erklären zu können und dann aber auch den Worten Taten folgen zu lassen. Also man kann mir sagen, fühlen Sie sich doch sicher und Sie sind hier sicher in Deutschland. Aber wenn dann darauf folgt, dass wir beispielsweise, wir können ja sagen, wir sind eine Woche vor Aufzeichnung. Gestern wurde die in Anführungszeichen Befreiung Syriens durch den Diktator Assad verkündet, durch islamistische Milizen. Und einen Tag später ist die Diskussion geöffnet, ob man denn jetzt Menschen mit syrischem Fluchthintergrund wieder abschieben könne. Dann halte ich das nicht für eine nachhaltige Kommunikation oder eine, die das Zeichen gibt für Menschen, die hier aufgenommen werden sollen, auch in Zukunft, um beispielsweise Fachkräftemangel zu lösen, dass sie hier willkommen sind. Frau Amri Henkel. Ja, da würde ich auch direkt anknüpfen. Also ich denke, es ist ein guter Ansatz, auch Parteien zum Beispiel daran zu messen, welche Zukunftsbilder sie zeichnen. Weil da gibt es Parteien, die haben eine Vorstellung, wie Zukunft aussieht. Und es gibt Parteien, die finden ihre Zukunftsvorstellung eher in der Reaktion. Das heißt, sie suchen sie halt in der Vergangenheit. Und da geht es eher darum, quasi die Krisenbearbeitungsweisen der Vergangenheit wiederherzustellen. Also und das sind ja genau diejenigen, die uns auch in die Krisen geführt haben. Und daher, ich denke, man ist gut daran beraten, auch die Parteien an den Zukunftsbildern, die sie zeichnen, zu bewerten. Ja, ich würde das gerne noch mal ergänzen. Also ich sehe auch die Notwendigkeit, dass Parteien mit einer Schonungslosigkeit, die bisher nicht da war, Probleme benennen, Aufgaben definieren und dadurch auch Brücken zum Engagement bauen. Ich denke aber, ist es wichtig, dass wir als Bürger auch anfangen. Also in unseren Studien merken wir diese Tendenz, die ich anfangs beschrieben habe, die Rückzugsbewegung, die geht einher, dass die Menschen sich in ihren sozialen Wagenburgen mehr und mehr verschanzen. Also man ist auf der Suche nach Gleichgesinnten und die Menschen beschreiben uns in den tiefen Interviews, sie fangen an, aus ihrer Gruppierung all die auszusortieren, die anstrengend sind, die eine andere Meinung haben, mit denen man so mühselig diskutieren muss. Und das ist aber für eine Demokratie höchst bedrohlich, weil wir brauchen den Perspektivwechsel. Also wir kommen erst zu einer Zukunftserzählung, wenn wir bereit sind, unseren engen Horizont zu überschreiten, wenn wir bereit sind zum Streit, weil der Streit einen Perspektivwechsel einläutet. Wir verstehen auf einmal, wie sieht der andere die Welt? Und dieses Verständnis versetzt uns erst in die Lage, einen Kompromiss zu bilden. Also das ist natürlich unbequem. Also sind wir bereit, auch mit den AfD-Leuten aus dem Bekanntenkreis in den Streit einzusteigen? Sind wir bereit, mit Verwandten, die irgendwie komisch sind und komische Meinungen vertreten, uns auszutauschen? Weil erst wenn wir das machen, öffnen wir sozusagen unsere innere Denkfabrik, öffnen wir Vorstellungsfenster. Und der nächste Schritt war, also ich glaube, wenn wir über Zukunft reden, wir brauchen auch wieder einen Generationskonflikt. Der Generationskonflikt ist der Motor der Entwicklung. Ich beobachte in unseren Forschungen bei Rheingold, aber seit mehr als 2 Jahrzehnten, den haben wir nicht. Einerseits, weil die Erwachsenen also die Älteren, die jetzt in 40, 50, 60 sind, die sind in einem Jugendwahn und sehr, sehr wohlwollend blicken sie und kopieren auf das, was die Kinder da machen. Und die Jungen genießen die Versorgungssysteme von Hotel Mama und Hotel Papa und gehen auch nicht in den Konflikt. Aber erst wenn wir Konflikte und den Generationsstreit entfachen, entstehen auch neue Bilder und bringen unsere Vorstellungen dann auch weiter. Was sagt die junge Antran? Im Hotel Mama ist sie nicht mehr, das weiß ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch ganz so jung bin mit der 3 davor. Also ich bin jetzt nicht Generation Alpha oder Z. Und ich würde womöglich auch zustimmen, wenn es darum geht, können wir noch richtig streiten und müssen wir das vielleicht auch wieder lernen und uns aneignen, ordentlich miteinander zu streiten. Ich bin immer dafür, gegensätzliche Meinungen auf einem respektvollen, menschenfreundlichen Niveau stattfinden zu lassen. Aber ich würde sagen, der Generationskonflikt ist da. Und das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Und sie sind für mich auch eher überraschend oder für viele ja auch überraschend gewesen, dass die demokratische Haltung und die Bastion in der Demokratie, zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, das waren die Älteren bei der Wahl. Und wenn wir uns bei die Europawahlen anschauen, dann sehen wir, dass da in einem demokratischen Spektrum vor allen Dingen bei den Älteren gewählt wurde und oder in den ostdeutschen Ländern, beziehungsweise in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, dass da besonders die Jungen, die Erstwähler, besonders populistisch gewählt haben, also an den Rändern, links und rechts. Und da, finde ich, wird am Wahlverhalten doch ein Generationenkonflikt offenbar, der vielleicht nicht kommunikativ auf offenem Feld ausgeführt wird, aber den es gibt. Darf ich da direkt widersprechen? Also ich stimme Ihnen teilweise zu. Wir haben gerade eine hochinteressante Jugendstudie veröffentlicht, wo wir mit jungen Leuten zwischen 16 und 24 tiefen Interviews geführt haben, haben das danach auch nochmal quantifiziert. Und das frappierendste Zitat war, dass junge Leute uns sagten, wir haben keinen Generationskonflikt, wir haben einen Konflikt innerhalb unserer Generation. Also dass die jungen Leute merken, ihre Welt zerfällt in eine Vielzahl von verschiedenen Bubbles. Sie erleben ein erodierendes Gemeinschaftsgefühl und sie beschreiben uns in den tiefen Interviews, sie haben ständig Angst, egal was sie sagen, was sie posten, sich angreifbar zu machen. Sie beschreiben ihre Erfahrungen, dass sie geghostet werden, gecancelt werden, dass sie als Person diskreditiert werden, wenn sie eine bestimmte Meinung vertreten. Und das führt dazu, dass sie sich einerseits die Tarnkappe aufsetzen, bestimmte Dinge nicht mehr klar postulieren, Andererseits ziehen sie sich in ihre Bubble zurück, weil sie da merken, da werde ich gesehen, da werde ich angenommen. Diese Bubbles extremisieren sich aber in ihren Standpunkten, weil sie sozusagen im gegenseitigen Treueschwur ihre Position extremisieren und dadurch das Problem wieder verschärft wird, dass man außerhalb der Bubble ständig merkt, die ticken alle anders und dann wieder die Giftpfeile versendet werden. Ich danke fürs gemeinsame Zuhören, Reden, Nachdenken und Argumentieren in dieser langen Nacht. Und wenn Sie im nächsten Jahr bei mir sind, ist mir gar nicht bang. Zukunft und Ihre Wegbereiter. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Dankeschön. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Vasco da Gama, der den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas nach Indien als erster Seefahrer seiner Epoche gesegelt ist und in Indien vor 500 Jahren verstarb. Damit hat er einen europäischen Traum verwirklicht und der Kolonialmacht Portugal in Asien den Weg bereitet. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.